Der Schatz der Nibelungen. Neu erzählt von Ralf Erdenberger. Gesprochen von Anja Niederfahrenhorst und Peter Kämpfe. Produziert von Igel Genius. Irgendwo, tief unten auf dem dunklen Grund des Rheins, liegt seit Jahrhunderten ein sagenhafter Schatz. Kein Mensch weiß zu sagen, wo genau er ruht. Denn die, die ihn damals versenkt haben, ruhen ebenfalls. Algen umschlingen und Fische umschwärmen ihn und verraten kein Wort von diesem Ort. Denn Fischmünder sind stumm. Wie dumm. Alte Sagen aber erzählen reichlich. Von Edelsteinen, die 100 Wagen nicht fassen konnten. Und von Gold unermesslich viel. Von Ketten und Kelchen, Bechern und Tellern, von Ringen und Spangen, von Helmen, Schilden, Schwertern und, so sagen alte Sänger, von einem kleinen goldenen Zweig. Wenn ein Mensch gewusst hätte, ihn zu benutzen, er wäre der Herr geworden über die ganze Welt. Doch nicht in seiner sichtbaren Pracht besteht der wahre Reichtum dieses Schatzes. Er liegt in den Geschichten, die in ihm wohnen. Geschichten von berühmten Helden, starken Frauen und großer Mühsal. Von Freuden und Festen, von Weinen und Klagen. Von Liebe, von Hass, von Macht und Missgunst, von Intrigen, Siegen und vom Untergang der Nibelungen. Wer davon hören will, muss dem Gurgeln und Rauschen des Stromes lauschen. Dann bekommen seine Ohren Flügel. Irgendwo, hoch am stahlblauen Himmel über dem Rhein, flog ein Falke. Mit weit ausgebreiteten Schwingen segelte er über das Wasser, das in der Sonne golden funkelte. Doch der Blick des Vogels galt nicht dem Strom und seinen gefährlichen Untiefen. Der Wind trug den Falken sicher. Der Vogel spähte in die Ferne, nach dem Burgturm am Ufer. Wie der Zeigefinger eines versteinerten Riesen reckte sich dieser über den Rhein. Und auf den uneinnehmbaren Zinnen stand sie. Schön und stolz und frei. Ihr langes Haar wehte im Wind und ihr Gesicht strahlte mit der Sonne um die Wette. Sie erwartete den Raubvogel, den sie selbst gezähmt hatte. Schon war er zum Greifen nah, noch einen Flügelschlag. Da fielen zwei Schatten aus heiterem Himmel. Zwei mächtige Adler waren herangeschossen. Der Falke versuchte auszuweichen, doch es war zu spät. Eine scharfe Kralle grub sich von hinten in sein Gefieder. Er wand, er wehrte sich, vergeblich. Klauen packten, Federn flogen, Schnäbel hackten. Blut floss und färbte die Hände seiner Liebsten rot. Sein Schmerz war ihrer. Und sie schrie, schrie laut vor Entsetzen. Und erwachte. Kriemhild saß aufrecht in ihrem Bett. Finsternis füllte ihre Kammer. Nur die Sterne blickten ins Fenster und wirkten wie stecknadelgroße Augen. Das Mädchen zündete eine Kerze an. Die Flamme flackerte kurz und stand dann regungslos über dem Docht. Alles war still. Offenbar war die Prinzessin allein. Sie nahm den kleinen, ovalen Handspiegel, der neben ihrem Bett lag, und blickte hinein. Ein Gesicht schimmerte zurück, kaum 16 Jahre jung und unvergleichlich schön. So jedenfalls sagten die Leute in Burgund und weit über die Grenzen des Reiches hinaus. Heute aber standen Schweißperlen auf ihrer Stirn und unter den hellen Augen lagen Schatten. Ein Traum war das. Sie versuchte ein Lächeln. Hirngespinste, Kriemhild, nichts weiter. In diesem Moment flog die schwere Holztür auf. Drei Gestalten stürmten in die Kammer. Fackeln fauchten durch die Luft. Schwerter blitzten im Dunkeln. »Wald! Her da!« schrie der erste Mann mit junger Stimme und stolperte über den Saum der Bettdecke, die auf den Boden gerutscht war. »Gott schütze die Thronfolgerin!« setzte der zweite hinzu und fiel über die erste Gestalt. Der dritte blieb zögernd im Eingang zum Gemach stehen. »Gemach, Gemach!« Kriemhild hatte die Männer erkannt. »Wozu der stürmische Auftritt?« Es waren ihre jungen Brüder, Gunther, Gernot und Giselher, drei echte Haudegen. »Nun, Schwester«, räusperte sich der Älteste in der Tür, das war Gunther, »wir hörten euch schreien und da dachten wir, ihr wäret in Gefahr.« Kriemhild reichte ihrem jüngsten Bruder vor ihrem Bett die Hand und half ihm auf. »Nur ein Traum, Giselherrchen. Keine wirkliche Gefahr. Doch habt Dank, ihr Brüder. Ihr seid wahre Schätze.« Kriemhild lächelte. »Und alle Schätzchen gehen nun wieder ab ins Bett. Aber ganz schnell.« Königin Ute stand im Türrahmen. Sie sah nicht amüsiert aus. Gunther, Giselher und Gernot wurden schlagartig drei Köpfe kürzer und trollten sich verlegen. Die Mutter setzte sich zu Kriemhild aufs Bett und nun erhellte die Kerze auch ihr Gesicht. Früher musste es einmal so schön gewesen sein wie das ihrer Tochter. Mit den Mutterjahren aber hatten es sorgenvolle Falten gezeichnet. »Nur ein Traum, sagst du?« Ihre Stimme klang nun wärmer. Die Prinzessin lehnte sich an und erzählte ihrer Mutter, wie schon so oft, was sie im Schlaf gesehen hatte. Ute hörte ihr lange zu, dann seufzte sie. »Der Falke, den du da gezähmt hast, ist ein schöner und edler Mann. Gott möge ihn wohl behüten, sonst verlierst du ihn bald.« Kriemhild lief ein Schauer über den Rücken. »Wenn ihr solches von meinem Manne zu sagen wisst, Mutter, dann will ich mich gar nicht erst verlieben, auf dass ich niemals Leid erfahre, bis zum Tod.« »Rede nicht so daher, mein Kind.« Ihre Mutter strich ihr über das verhärtende Gesicht. »Nur durch eines braven Ritters Liebe kannst du deine Schönheit auch mit Glück und Freude krönen.« Kriemhild sah ihre Mutter skeptisch an. »Nur ein Ritter kann mich glücklich machen?« Doch da bekam ihre krause Stirn schon einen Kuss. »Das hat noch Zeit. Gute Nacht, mein Kind.« Königin Ute ging zur Tür, öffnete und ließ einen Schrei. Fast wäre ihr ein weiterer Mann vor die Füße gefallen. »Och, Dankrat!« Es war ihr Gemahl. »Lauschst du etwa, wenn Frauen sich etwas zu sagen haben?« In jungen Jahren hatte dieser König einmal großes Ansehen errungen. Bald wollte er seinen drei Söhnen das große Reich von Burgund vererben. »Lauschen? Ich? Niemals!« stammelte Kriemhilds Vater und zupfte sein königliches Nachthemd zurecht. »Ich wollte nur nach dem Rechten sehen.« »Danke, Dankrat, schon geschehen. Wir beide können jetzt wieder zu Bett gehen.« Damit hakte sich die Königin bei ihrem König ein und die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. Kriemhild fühlte sich plötzlich einsam. Noch einmal nahm sie ihren Spiegel zur Hand. Seltsam, das Licht der Kerze war unverändert warm, doch ihre Gesichtszüge erschienen ihr eine Spur kälter, ihre Stirn stolzer und ihre Augen trotziger als zuvor. Dann sah sie, wie ihre Lippen schmal wurden und flüsterten: »Schwester, wir werden die Liebe verbannen, hörst du, und das Leid überlisten.« Es klang wie ein Schwur, und weil solche Schwüre auf Papier noch verbindlicher waren, schrieb sie ihn am nächsten Tag auf Pergament. Dann faltete sie das Blatt und ließ es als Schiffchen den Rhein hinunterschwimmen. Stromabwärts holte zur gleichen Zeit ein Mann zu einem ungeheuren Schlag aus. Ein schwerer Hammer sauste durch die Luft, donnerte auf einen Amboss und trieb ihn tief in die Erde. Das Eisen, das auf seiner Oberfläche lag, zerbarst wie morsches Holz. Eine Mischung aus ehrfürchtigem Staunen und blankem Entsetzen lag in der Werkstatt, durch die gerade noch grelle Funken geflogen waren. »Donnerwetter«, flüsterte Mime, als er seine Worte wiederfand. »Nie sah ich einen Mann kräftiger zuschlagen.« Der Meisterschmied wusste, wovon er sprach, hatte er doch in seinen vielen Lebensjahren viele Gesellen ausgebildet. Dieser hier war ein wahrer Wunderknabe. Und ein gefährlicher zugleich. Wer weiß, wen er mit dem nächsten Schlag in den Boden stampfte. Deshalb sagte Mime, »Höre, Junge, wer so zuschlägt, der taugt leider nicht zur Schmiedekunst.« Diese Worte waren ein harter Schlag für den jungen, ehrgeizigen Mann. Denn gerade um der Schmiedekunst willen war er hier aufgetaucht, ohne zu verraten, woher er kam und wer er war. Zu Hause, in Xanten am Niederrhein, war er ein edler Prinz. Seine Eltern regierten ein mächtiges Reich und trugen den Sieg auch gleich im Namen. Siegmund hieß sein Vater, Sieglinde seine Mutter und wie nennt man dann das Kind? Siegfried natürlich. Und ganz ohne Erwartungsdruck, na klar. Zum Glück war Siegfried von Anfang an ein geborener Gewinner. Schön, schlau und kräftig. Und mit einer Leichtigkeit gesegnet, die für seine Altersgenossen schwer neidlos zu ertragen war. Mühelos hatte der Prinz erst den kühnen Umgang mit dem Breilöffel, dann mit dem Schwert erlernt. Keiner im Reich konnte ihn besiegen. Die tapfersten Recken wollten ihm folgen. Die Herzen der Frauen flogen ihm zu. Kurz, er war jung und schon berühmt und dessen bald müde. Denn wie ist das? Wer beständig siegt, der wird auf Dauer besiegt von Langeweile. So war der junge Königssohn hierher gekommen in diesen tiefen Wald, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, nach einem anderen Leben. Aber Mime, Meister, hört! Siegfried ließ nicht locker, war er doch gewohnt, seinen Willen zu bekommen. Ich will die Schmiedekunst unbedingt erlernen, koste es, was es wolle. Das wird dich dein Leben kosten, dachte der Schmied finster, denn er fürchtete den Jungen längst als Konkurrenten. Und er wusste auch schon, wie er ihn loswerden würde, ganz elegant. »Also gut, geh du erstmal in den Wald, Holz sammeln und Holzkohle brennen.« Leider übersah Siegfried das Funkeln in den Augen seines neuen Meisters und ging arglos in den Wald, Holz sammeln und Holzkohle brennen. Siegfried folgte dabei dem Weg, den ihm Mime beschrieben hatte, haute mit links ein paar Bäume um und zündete ein Feuer an. Da wälzte sich das Untier heran. Ein Ungeheuer aus uralter Zeit, aus der Tiefe des Waldbodens, geboren aus Erde und Feuer. Siegfried sah den Lindwurm nicht kommen. Lag es am lauten Knistern seines Holzes oder an der leichten Erschöpfung vom Umhauen der Bäume? Der Held saß auf einem Holzstumpf, mit dem Rücken zum Maul des Ungeheuers, dessen mächtiger Kiefer sich nun langsam und hungrig öffnete und den Wunderknaben mit nur einem Biss verschlingen würde. War es der schwer erträgliche Gestank des Drachenatems? Oder ein Tropfen des zäh herabtriefenden Drachenspeichels, der Siegfried doch noch warnte? Jedenfalls bemerkte Siegfried im letzten Augenblick, in welcher Gefahr er sich befand, und tauchte zur Seite weg. Der hungrige Rachen des Lindwurms verfehlte ihn um Haaresbreite. Die spitzen Zähne gruben sich nicht in saftiges Heldenfleisch, sondern in den Meiler, in dem das Holz gerade heiß verkohlte. Das schmeckte dem Untier natürlich überhaupt nicht. Es bäumte sich auf, es tobte, wütete, spuckte Feuer und Flamme. Und Siegfried? Der lag längst im Schutz einer feuchten Mulde und spürte die Hitze des Feuerstoßes über sich hinwegfauchen. Weniger geschützt standen die Baumriesen, die auf der Stelle in Flammen aufgingen. Dann ging es buchstäblich Schlag auf Schlag. Siegfried rappelte sich hoch, entwurzelte einen der brennenden Bäume und stürzte sich mit Gebrüll auf das Untier. Das traute seinen gelben Augen nicht. Kam da wirklich ein Menschlein angerannt mit einem Baum unterm Arm? Dieser Augenblick der Überraschung war der Tod des Ungeheuers. Siegfrieds erster Schlag traf es mitten auf den schuppigen Rücken und trieb ihm die Luft aus. Der zweite Hieb brach ihm krachend den gefräßigen Kiefer und der dritte traf genau zwischen die verwunderten Augen, die der Drache daraufhin für immer schloss. Siegfried fiel vor Erschöpfung auf die Knie. Vor ihm lag das Drachenmaul schlapp und leblos auf dem Boden. Eine gespaltene Zunge hing verdreht heraus, und aus den faustgroßen Nüstern strömte immer noch dampfendes Blut. Vorsichtig berührte der Held die Flüssigkeit. Merkwürdig. Seine Fingerspitze umhüllte das Gefühl, als tauche sie in flüssiges Wachs. Und siehe da, eine feste Hornhaut überzog die Kuppe. Da warf Siegfried alle Kleidung von sich und stieg in die Mulde, die inzwischen vollgelaufen war mit heißem Drachenblut. Ein wahrlich heldenhaftes Wellnessbad unter freiem Himmel, das Siegfried, den Drachentöter, unverwundbar machte. Bis auf diese eine kleine Stelle. Die Stelle zwischen den Schulterblättern, auf die, unbemerkt, ein Lindenblatt gefallen war. Ach ja, der Herbst kann so grausam sein. Siegfried, der Drachentöter? König Gunther blickte aus dem Fenster hinab in den Burghof. Zusammen mit seinen Brüdern Gernot und Giselher hatte er tatsächlich den Thron von Burgund bestiegen. Das soll der vielbesungene Held sein? Ich glaube, er ist es, zischte der Mann, der hinter ihm stand wie sein Schatten und nun leise lachte. Auch wenn er von hier oben kleiner wirkte, als ich dachte. Es war der hagere Hagen von Tronje, Onkel der Könige und Ratgeber des Reichs. Er wusste eben gut Bescheid und das verursachte manchmal Neid. Was Gunther und Hagen im Burghof erblickten, war an Pracht und Prunk nicht zu übertreffen. 12 fremde Reiter vom Niederrhein waren soeben angekommen. Ihre Ausrüstung glänzte golden in der Frühlingssonne. Auch ihr Sattelzeug war kostbar, die Brustriemen der Pferde waren sogar aus reiner Seide. Gerade eilten Knappen des Hofdienstes herbei, um ihnen die Pferde abzunehmen, da rief eine starke Stimme: »Lass die Tiere stehen, wir reiten bald weiter.« Der Mann, der gesprochen hatte, ragte aus dem Treiben heraus, an Gestalt und Geste. »Sag dem König von Burgund, dass Siegfried aus Xanten ihn aufsucht.« »Was wird dieser Siegfried hier nur wollen?« grübelte Hagen. »Er hat doch alles, was man haben kann. Reichtum, Kraft, Schönheit. Was ist das für ein Schwert, das der Fremde da am Leib trägt?« Gunthers Bruder Gernot war hinzugetreten. »Nie habe ich solch eine Waffe gesehen.« Und das wollte etwas heißen, denn der tapfere Gernot hatte schon viele Waffen und viele Schlachtfelder gesehen. »Das ist Balsam, das Königsschwert der Nibelungen«, rief der kleine Giselher, der sich nun auch noch im Fenster knubbelte. »Damit hat Friedsieg doch den Drachen erschlagen und seitdem die Hornhaut an den Füßen.« Die älteren Brüder lachten laut. Hagen nahm Giselher beiseite. »Hör mal, Giselherrchen, das Schwert heißt Balmung und das Königsgeschlecht ist das der Nibelungen, verstanden? Die Waffe hat auch nichts mit dem Tod des Drachen zu tun, sondern...« Hagen hielt inne. Sein Auge war plötzlich auf eine Frau am gegenüberliegenden Fenster gefallen. Kriemhild, des Königs schöne und doch so unnahbare Tochter. Was gäbe er drum, wenn sie ihn nur ansähe, nur einmal? Normalerweise blickte sie eher durch ihn hindurch, jedenfalls kam es Hagen so vor. Und wem gehörte jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit? Wen schaute sie da so lange und gebannt an, diesen dahergerittenen Helden unten im Burghof? Hagen spürte Wut in sich aufkeimen. Sollte ausgerechnet dieser Siegfried die Festung Kriemhild erstürmen, an der so viele Ritter gescheitert waren, ganz zu schweigen von Hagen selbst, der sie schon länger belagerte, vergeblich? Da holte ihn Gernots Nachfrage in die Gegenwart zurück. Womit hat denn nun das Schwert etwas zu tun? Das Schwert? Ach, das Schwert. Mit dem Raubmord an zwei ehrenwerten Königen. Du nennst Siegfried einen Raubmörder, Hagen? Aus Gunthers Gesicht war jeglicher Humor verschwunden. Ich hörte, der Held habe versucht, einen Streit zu schlichten. Zwischen den Königen Nibelung und Schilbung, die nicht wussten, wie sie ihren geerbten Schatz teilen sollten. Ja, so war das anfangs, mein König. Aber statt den Streit zu schlichten, hat er die Streithähne am Ende mit ihrem eigenen Schwert geschlachtet und sich den Schatz unter die königlichen Nägel gerissen. Hagens Worte verfehlten ihre vergiftete Wirkung nicht. Gernot und Giselher schwiegen. Sie musterten den Neuankömmling unten im Burghof nun kritischer. Und außerdem, versuchte der Tronjer seiner Geschichte noch die Krone aufzusetzen, außerdem hat Siegfried dem ehrenwerten Alberich die Tarnkappe gestohlen. Alberich? Wieso Alberich? Giselher kam nicht mehr mit. Hagen half ihm nochmal auf die Sprünge. Giselherchen, Alberich ist der Zwergenkönig und muss den Hort für Siegfried in einem Berg bewachen, hoch im Norden, wo die Sonne nicht scheint und die Erde nicht grünt. Da wurde Gunther plötzlich hellhörig. Was sagt ihr da, Hagen? Heißt das, der Fremde hat einen unermesslichen Schatz? Ja, mein König, den mächtigsten Hort, den je ein Mensch besaß. Hagens Mundwinkel konnten seine Missgunst nun nicht mehr länger verbergen. König Gunther aber strahlte. Und er kann sich wirklich unsichtbar machen mit dieser Tarnkappe? Hagen nickte irritiert. Dieser Siegfried kommt goldrichtig. Wir sollten alles daran setzen, uns diesen Recken nicht zum Feind zu machen, oder, mein Freund? Hagen stieß die Luft aus den Wangen. Das sind genau meine Worte. Da rief Siegfried im Burghof so laut, dass die Knappen erstarrten. Was ist? Wird euer König mich denn nun empfangen oder nicht? Gunther nickte Hagen freudig zu. Nun, wohlan, zögern wir nicht länger. Der Held aus Niederland soll uns mehr als willkommen sein. Willkommen in Worms, edler Siegfried. Gunther war Siegfried entgegengeeilt und führte ihn nun durch ein Spalier von Wachen, Lanzen und Fahnen in den Thronsaal. Ich bin gespannt, weshalb ihr ins Land der Burgunder gekommen seid. Der Mann vom Niederrhein verneigte sich höflich und lächelte. Das soll euch nicht verborgen bleiben. Es heißt, dass in eurem Lande die stärksten Recken zu finden seien und dass ihr selbst kühner seid als alle Könige zusammen. Ich bin gekommen, um mich davon zu überzeugen. Im Thronsaal entstand eine angespannte Stille. In Siegfrieds Kopf blitzte kurz noch einmal die Warnung seiner Eltern, sich nicht um jeden Preis mit den Burgundern anzulegen, doch sein trotziger Wille und seine Abenteuerlust waren wieder einmal stärker. Zwar wartet auf mich daheim in Xanten bereits eine Königskrone, aber ich will mir mein Königreich lieber selbst erobern, mit dem eigenen Schwert. Und mit diesen Worten zog Siegfried seine Waffe aus der Scheide. Ein heller Ton durchschnitt den Raum. Balsam, staunte Giselher. Balmung, korrigierte Hagen und rollte die Augen. Giselherrchen. Siegfried aber rief, ich bin entschlossen, mit euch zu kämpfen, König Gunther. Um euer Land. Dieser Satz war schärfer noch als jede Klinge. Er verletzte jede gute Sitte und die Ehre aller Burgunder im Raum. Doch König Gunther behielt die Ruhe. Wie käme ich dazu, ein Land leichtfertig aufs Spiel zu setzen, das schon mein Vater besaß? Siegfried ging mit Balmung einen Schritt auf den König zu. Ich bleibe dabei. Wenn ihr nicht stark genug seid, mich zu besiegen, dann soll euer Königreich mir gehören. Gewinnt ihr? So gebührt euch Xanten. König Gunther sah für einen Moment unsicher zur Seite. Aber sein Ratgeber Hagen schwieg ausnahmsweise und blickte seinerseits zu seinem Neffen Ortwin. Dem platzte der Kragen. »Was erlaubt sich dieser Dahergerittene? Niemand fordert einen König ungestraft heraus!« Ortwin von Metz war offenbar ein Freund der Metzelei. »Wenn keiner wagt, mit ihm zu kämpfen, so werde ich ihm seine Überheblichkeit austreiben!« Ortwin zog sein Schwert. »Wage es nicht, deine Hand gegen mich zu erheben!« rief Siegfried nun ebenfalls zornig. »Ich bin eines Königs Sohn, du aber nur eines Königs Diener. Es steht dir nicht zu, gegen mich anzutreten!« Doch Ortwin hob seine Hand, holte aus, da fiel ihm Gernot in den Arm. »Haltet euren Zorn zurück! Warum sollen wir unnütz Blut von edlen Rittern vergießen? Noch hat Herr Siegfried nichts getan, was wir nicht noch auf höfische Art schlichten könnten. Außerdem wäre es eine Ehre, ihn zum Freund zu haben.« Der Meinung waren offenbar auch noch einige Damen, die hinter den Männern standen und bei diesen Worten höflich applaudierten. Und Siegfried fiel plötzlich der eigentliche Grund seines Besuchs wieder ein. Das wunderbare Mädchen, von dem er schon so viel gehört hatte. Die Prinzessin, die schön sein soll wie die Sonne und genauso unerreichbar. Sie war die Herausforderung, die er suchte. Und der Gedanke an sie ließ seine Wut verwehen. Was hatte ihn nur geritten, solchen Streit anzufangen? Da kam ihm Gunther entgegen und half ihm aus der Sackgasse. »Was haltet ihr davon, Held von Niederland? Wir heißen euch erneut willkommen und wir teilen mit euch alles, wenn ihr es nur in Ehren fordert.« Das klang nach einem guten Kompromiss. »Wein, Weib und Geweih«, jubelte der junge Giselher, »alles für Herrn Friedsieg!« Seine Brüder rissen vor Schreck die Augen auf, unsicher, ob dieser Versprecher den Gast erneut erzürnen würde. Doch Siegfried lachte und prostete allen zu. Seitdem war er ein gern gesehener Gast im Reich der Burgunder. Er trank und aß, er feierte und kämpfte mit ihnen gegen so manchen Feind, gegen Dänen, gegen Sachsen, stets Seite an Seite. Allein Kriemhild bekam er nicht zu Gesicht, so sehr auch sein falkengleicher Blick nach ihr Ausschau hielt. Sie hatte ihn längst gesehen. Sie hatte ihn sogar heimlich von ihrem Fenster aus beobachtet. Am liebsten, wenn er die anderen Recken alt aussehen ließ, im Schwertkampf, Speerwurf, Bogenschießen oder anderem Rittersport. Dabei flogen ihm auch die Herzen anderer Frauen zu. Und als sie bemerkte, dass sie das eifersüchtig machte, musste sie sich gestehen, »Kriemhild, du bist verliebt.« Mit geröteten Wangen stand sie vor dem großen Ankleidespiegel und sah, wie ihr kaltes Spiegelbild versuchte zu widersprechen. »Verliebt, Kriemhild, welch große Worte und wie dumm. Du weißt doch gar nicht, wie er wirklich ist.« »Aber ich sah ihn doch schon, wie schön er ist und stark. Und ich hörte, wie klug er spricht.« »Aber nur von fern. Wenn du ehrlich bist, habt ihr weder Wort noch Berührung getauscht. Dein Held ist pure Fantasie. Er ist nur in deinem Kopf.« »Und in meinem Herzen. Es klopft schneller, wenn ich nur an ihn denke. Und in meinem Bauch fliegen Schmetterlinge. Entpuppt, nach all den Jahren.« »Pass auf, dass dein Held sich nicht als Unglück entpuppt. Denn woher weißt du, wie treu er dich lieben wird und wie stark?« »Wenn er so leidenschaftlich liebt, wie er kämpft, so weiß ich es. Und was die Treue betrifft, ich hörte, er leistete meinen Brüdern treue Dienste gegen die Dänen und Sachsen. Er tötete alle, die sie bedrohten.« »Und wer sagt dir, dass er nicht auch dich verletzen wird?« »Kriemhild, du hast der Liebe abgeschworen, um kein Leid zu erleben. Hast du das vergessen?« »Wie könnte ich? Du erinnerst mich täglich neu daran. Aber viel größer ist mein Leid, wenn ich nicht lieben darf. Das ist dann ein Gefängnis für Gefühle. Und deshalb Schluss damit.« Kriemhild warf ein Tuch über den Spiegel und wandte sich von ihm ab. »Alles in Ordnung mit dir, mein Kind?« In der Tür stand ihre Mutter, Königin Ute. Wie lange schon? Die Gesichtsfarbe der Prinzessin wechselte von anmutig rosa zu peinlich rot. Was hatte ihre Mutter gehört? Und was wollte sie hier? Das große Fest beginnt, zu Ehren der Helden der Schlacht gegen die Dänen und Sachsen. Dein Bruder Gunther schickt mich, dich abzuholen und zu geleiten. Königin Ute musterte ihre Tochter, die immer noch verlegen zu Boden blickte. Du siehst zauberhaft aus, mein Kind. Die Welt wird dich lieben. Die Welt? War Kremhild gleichgültig. Es wäre für sie die Welt, wenn nur er sie lieben würde. Als Kriemhild an der Hand ihrer Mutter zum Gottesdienst schritt, traf ihr Anblick Siegfried wie ein Glockenschlag. Wäre er nicht ein solcher Held gewesen, er wäre auf der Stelle in Ohnmacht gefallen. Sie soll ihm erschienen sein wie das Morgenrot aus trüben Wolken, berichten die alten Sänger. An ihrem Gewand glänzten zahllose Edelsteine. Ihr Antlitz erstrahlte in rosenroter Farbe und stand vor all den anderen Damen wie der Mond, der die Sterne überstrahlt. Ihre Schönheit soll alles übertroffen haben, was sich irgendjemand in seiner Fantasie nur vorstellen konnte. Naja, die alten Sänger waren vermutlich genauso übermannt von Kriemhilds Anblick und der Übertreibung verfallen wie alle Schwärmenden. Aber zumindest hatte diese Frau mit ihrem Auftritt vor dem Dom zu Worms etwas geschafft, was keinem Feind bisher gelungen war. Siegfried, den Furchtlosen, hatte doch tatsächlich der Mut verlassen. Seine kampfgestählten Knie waren nun butterweich. »Wenn es mir nicht gelingt, ihre Liebe zu gewinnen«, dachte er, »so würde ich lieber sterben.« »Seid willkommen, Herr Siegfried, edler, tapferer Ritter.« Siegfrieds Heldenherz hüpfte ihm fast aus dem Heldenhals und verhinderte jedes verständliche Wort. Aber anstatt zu stottern und zu stammeln wie der junge Giselher, verneigte sich Siegfried wortlos, aber mit höfischem Anstand. Und sie streckte ihm den Arm entgegen wie eine Falknerin. Gott lohne euch, was ihr für meine Brüder in der Schlacht getan habt. Siegfried fand mit Mühe seine Stimme. Ich will euch immer dienen. Euren Brüdern, meine ich. Und euch. Mein Leben lang. Und spätestens, als sie seine Hand nahm, war er ganz in der ihren. 12 Tage dauerte das Fest. Und kein Tag verging, ohne dass Siegfried an ihrer, an Kriemhilds Seite war. Kein Tag vergeht, ohne dass Siegfried an Kriemhilds Seite ist. Und ihr schaut zu! Wie ein Donnerschlag brach der Satz aus Hagen heraus. Der Tronja saß mit König Gunther allein im Festzelt. Die meisten Gäste waren längst von Met und Wein benebelt. Die Wolken hingegen, die Hagen einhüllten, waren finster und drohend. »Wieso lasst ihr ihn gewähren und eure einzige Schwester erobern?« Gunther aber lachte bloß. »Freund Hagen, das war mein Plan.« Der Alkohol löste offenbar auch die königliche Zunge. Liebe fesselt den stärksten Mann. Und derart gebunden ist Siegfried auch uns ein Leben lang verbündet. Hagen konnten diese Worte nicht beruhigen. In ihm regierte die Eifersucht. Aber um welchen Preis, mein König? Ihr verliert eure Schwester, bloß um einen dahergelaufenen Ritter an eurer Seite zu gewinnen? Er kam daher geritten, Hagen, nicht vergessen. Gunther grinste und goss seinem Onkel reinen Wein ein. Und ich gewinne mit ihm nicht nur einen wertvollen Ritter, sondern mit Siegfried gewinne ich auch die Frau meiner Träume. Ausgerechnet Brünhilde! Hagen stand frierend am Bug des Schiffes und starrte in den dichten Nebel. Wie ausgegossene Milch lag die kalte, feuchte Luft über dem grauen Meer und schluckte jede Ahnung von Weite und Horizont. Hagen ahnte etwas anderes. Sein Neffe Gunther hatte sich da eine Unternehmung in den sturen Königskopf gesetzt, die sie alle die Köpfe kosten konnte. Und das lag an dieser Brünhilde, die der König also zu freien gedachte. Ihr Ruf war so gewaltig, dass er bis ins Burgunderland gedrungen war. Herrscherin über Island war sie, und so naturgewaltig wie die Insel selbst. Ihr Temperament glich einem Vulkan, ihre Kraft den stürmischen Wellen des Nordmeeres, und ihr Herz konnte kalt sein wie das ewige Eis. Ihre Schönheit überstrahlte das alles, und so wollte Gunther sie zur Frau, koste es, was es wolle. Davon rate ich ab, hatte Siegfried vor der Abfahrt gesagt, und das nicht nur, weil er bei seiner lieben Kriemhild bleiben wollte. Brünhilde stellt schreckliche Bedingungen. Jeder Mann, der um ihre Liebe wirbt, muss gegen sie persönlich kämpfen. Verliert er den Wettstreit, verliert er auch sein Leben. Doch Gunther hatte sich zuversichtlich gezeigt. Es gibt keine Frau, die so stark und kühn ist, dass ich sie nicht überwältigen könnte. Außerdem gebe ich mein Leben, wenn ich sie nicht bekäme. Diesen Satz hatte Siegfried schon mal gehört, in seinem eigenen Herzen. Er würde sterben, wenn er Kriemhilds Liebe nicht gewinnen würde. Er verstand Gunther. Also, wollt ihr mir helfen, kampferprobter Siegfried, die Liebenswerte zu erobern? Ich würde euch diesen Dienst königlich belohnen. Gunther hatte vielversprechend gelächelt. Und Siegfried hatte es gewagt und gesagt, dann gebt mir eure Schwester Kriemhild zur Frau dafür. Auf dem Markt wäre nicht besser gefeilscht worden. Der König hatte eingeschlagen und Siegfried hatte der Liebsten versprochen, in der Fremde gut auf den Bruder aufzupassen. So waren sie aufgebrochen, rein abwärts Richtung Meer. Und nur zu viert, Gunther, Siegfried, Hagen und sein Bruder Dankwart. Nach 12 Tagen hing Eis in klirrenden Zapfen von ihren Segeln, Tauen und Bärten, und auch ihr Mut war auf dem Gefrierpunkt. Da plötzlich kam Bewegung in den kalten Nebel. Eine dunkle Felswand wuchs wie aus dem Nichts über ihre behängten Köpfe. Siegfried am Steuer hatte Mühe, rechtzeitig beizudrehen. Ihr Schiff tanzte wie eine Nussschale vor den Klippen. Oben auf dem schroffen Fels thronte Isenstein, die Burg Brünhildens. »Ich sehe gar keine Wachen«, schrie Dankwart gegen den Lärm der Brandung an, »nur Mädchen.« Und tatsächlich, auf den Zinnen standen nur Frauen. Sie hatten das Boot der Fremden bereits gesichtet und winkten. »Die sehen so selbstbewusst aus«, Gunther war verwundert. Und Siegfried zwinkerte, »wartet nur, bis ihr Brünhilde kennenlernt. Ich kann es kaum erwarten, das wird bestimmt umwerfend.« Hagen vorn am Bug hörte den Satz und dachte, fragt sich nur für wen. Brünhilde wirkte angriffslustig. Sie begrüßte die Helden im Waffenrock auf dem grünen Marmor ihres Thronsaals. Um sie herum unzählige von starken Kriegerinnen, doch ihre Königin überragte sie alle in Körpergröße und Schönheit. Auch die kleine Heldenschar vom Rhein, die plötzlich ganz verloren wirkte. Nur Siegfried schien mit der Königin von Island auf Augenhöhe. »Seid willkommen, Siegfried, hier in diesem Land. Gern wüsste ich, warum ihr gekommen seid.« »Nicht mir gebührt der Gruß, sondern meinem Herrn vom Rhein. Er heißt Gunther und ist ein edler König. Er ist gekommen, um eure Liebe zu gewinnen.« Da lachten die umstehenden Kriegerinnen laut. Gunther sah sich etwas verunsichert um. Was war so komisch? Gut, er war mindestens 2 Köpfe kleiner als Brünhilde, aber seit wann kam es auf die Größe an? Brünhilde sagte, »Wenn er dein Herrchen ist und du sein Diener, so werde ich ihn lieben. Wenn er sich den Wettkämpfen zu stellen wagt und mich besiegt. Aber verliert er, so müsst ihr alle sterben.« Alle Frauen im Saal lachten erneut. Hagen, der bisher geschwiegen hatte, ging diese weibliche Überheblichkeit langsam auf die sonst so heldenhaften Nerven. »Worte! Nichts als Weiberworte! Bevor mein Herr Gunther euch unterliegt, muss es schon hart hergehen. Dann zeigt uns erst mal eure Spielchen.« Die Frauen lachten nochmals. Dann wurde es ernst. Sie gingen in den Ring. Gunther sah sich eingekreist von mächtigen Reihen weiblicher Kriegerinnen. Mit Hunderten von Speeren stampften und trommelten sie einen markerschütternden Rhythmus. Das machte nicht nur dem Gast Angst, das feuerte auch die Königin an. Keine Frage, das hier war ein Auswärtsspiel und Gunthers Getreue waren schwer in Unterzahl. Nun lösten sich vier Kriegerinnen aus den Reihen und brachten ihrer Herrscherin einen goldglänzenden Schild. Drei schleppten einen riesenhaften Speer heran. Beides hielt Brünhilde mühelos. Nicht nur Gunther wurde flau. »Das war's dann, König Gunther, mit unserem Leben.« Hagen sah seine schlimmsten Befürchtungen wahr werden. »Die Frau, die ihr lieben wollt, ist des Teufels Weib.« Auch Hagens Bruder Dankwart schloss mit seinem jungen Leben ab. »Wie schändlich, dass wir, kühne Recken, unser Leben verlieren werden im Kampf mit Frauen!« Und der König selbst blickte sich unsicher um nach allen Seiten. Wo war dieser Siegfried? Hatte er nicht versprochen, ihm zur Seite zu stehen? »Gunther, Schätzchen, was ist los?« höhnte Brünhilde angriffsbereit. »Du bist ja bleicher als ein Eisblock.« Gunther hatte jeglicher Heldenmut verlassen. Seine kampfgestählten Knie zitterten. Das Heldenherz war ihm tief in die Heldenhose gerutscht. Mit solcher Übermacht hatte er nicht gerechnet. Brünhilde schien seine Angst zu wittern. »Ich danke dir schon mal für den Besuch, mein Mäuschen. Aber nun wird dieser Speer dich geradewegs nach Hause schicken, zu den Ahnen.« Brünhilde holte aus. Gunther schloss die Augen. Da berührte ihn etwas an der Hand. Der König erschrak, öffnete die Augen wieder und sah nichts. »Ich bin es, Siegfried. Sei unbesorgt, gib mir den Schild und achte genau auf das, was ich dir sage.« Gunther atmete auf. Siegfried hatte die Tarnkappe des Zwergenkönigs Alberich aufgesetzt. Durch ihre Zauberkraft stand er ihm unsichtbar zur Seite. »Mach du die Gebärden, ich vollbringe die Taten.« In diesem Augenblick schleuderte Brünhilde den Speer. Siegfried riss Gunthers Schild hoch. Die Spitze durchschlug die Oberfläche. Die Wucht des Aufpralls ließ die Recken kurz wanken und Siegfried sogar Blut spucken. Die Kriegerinnen am Rand des Rings jubelten. Doch schon hatte sich der Drachentöter gefangen, schickte das Geschoss postwendend an die Absenderin zurück, mit der stumpfen Seite voran. Einem solchen Postwurf kann keiner die Annahme verweigern. Der Speer prallte funkensprühend auf Brünhildes Schild und warf sie zu Boden. Am Rande des Rings herrschte für einen Moment betroffene Stille. Doch pfeilschnell war Brünhilde wieder auf den Beinen. »Guter Wurf, Gunther«, rief sie etwas atemlos. Aber die Wut, zum ersten Mal geschlagen worden zu sein, trieb sie gleich weiter zur zweiten Disziplin. Dafür hatten 12 Dienerinnen einen Felsbrocken herangeschleppt. Der sollte nun geworfen werden? Ach du meine Güte, dachte Gunther, als er sah, wie Brünhilde ihn 12 Klafter weit schleuderte. Die Kriegerinnen feierten den Wurf wie einen Weltrekord. Ja, vermutlich war er das auch. Aber Brünhilde war ja auch im Training. Gunther atmete durch, trat an den Stein, grub seine Hände darunter und ächzte. Heb dir keinen Bruch, mein Kleiner! Da griff Siegfried dem König unter die Arme und der Brocken bewegte sich mit Leichtigkeit. Gunther vertraute dem Gefährten, machte nur die Wurfbewegung und Siegfried katapultierte den Stein weit über die 12-Klafter-Marke hinaus. Gut. Die Königin war einsilbig geworden und ihren Untertanen hatte es die Sprache verschlagen. Hagen und Dankwart aber schöpften Hoffnung und schrien laut: »Lang lebe König Gunther!« In Brünhildens Gesicht tobte ein Gewitter. Ihre Augen blitzten. »Warte nun, Herrchen von Burgund! Die letzte Disziplin wird dein Untergang!« Der Ring öffnete sich und die Wettkämpfer traten an einen Abgrund. Aus seiner Tiefe stieg heißer Dampf. Gunther trat an den Rand und riskierte einen kurzen Blick hinab. Tief unten glühte zähflüssig Lava. Wer dort hinunterstürzte, der wurde in dem Feuer gekocht, aus dem Island geboren worden war. »Na, willst du diesmal zuerst springen, mein Hase? Es sind nur 10 Meter bis zur anderen Seite.« Gunther druckste herum. Ich bin ein Gentleman, Milady. Also auch in diesem Fall Ladies first. Brünhilde zuckte die gestählten Schultern, nahm Anlauf und sprang, kraftvoll und elegant wie eine Raubkatze, auf die andere Seite. Nun gilt's, Gunther. Spring zu mir ins Glück oder in dein Verderben. Die Isländerinnen, richtig, lachten. Hagen und Dankwart bekreuzigten sich. Und Gunther spürte, wie sich der Wind drehte. Er blies ihm nun kalt ins Gesicht. Auch das noch. Willst du dort zur Salzsäule werden? Spring endlich! Dann lief Gunther an. Schritt um Schritt kam der Abgrund näher, wurde größer und tiefer wie der dunkle Rachen eines alles verschlingenden Untiers. Wo in aller Welt war Siegfried? War er wirklich an seiner Seite? Nur noch ein Schritt! Gunther drückte sich ab und sprang. Und plötzlich fühlte er sich frei wie ein Vogel. Siegfried war mitgelaufen und trug ihn im Sprung über den tiefen Abgrund. Ihre Füße erreichten die andere Seite, ein paar Steine bröckelten und fast hätte Siegfried bei diesem waghalsigen Tandemsprung seine Tarnkappe verloren, doch sie hatten es geschafft. Dankwart riss die Arme in den Himmel, Hagen vergaß sein grimmiges Gesicht, beide machten einen Freudentanz. Brünhilde und ihre Kriegerinnen sahen fassungslos zu. Die Königin von Island, die Unbesiegbare, hatte verloren. Zum ersten Mal im Leben. Hört, meine Getreuen, König Gunther hat mich auf wundersame Weise bezwungen. Ihr seid ihm von nun an untertan. Und ich werde seine liebe Frau. So fuhr Brünhilde, die Starke und neuerdings auch stark zerknirschte, mit ihrem neuen Herrn nach Süden. Nach Worms an den Rhein, besiegt und betrogen zugleich. Und natürlich sollte das Folgen haben. Gunther hing an einem dicken Nagel an der Wand und konnte sich kaum bewegen. Ein breiter Gürtel hatte seine Knie zum Kinn gezogen und auch seine Arme gebunden. Wie ein gut geschnürtes Paket baumelte der Herrscher also über dem Boden und versuchte sich zu erinnern, wie ausgerechnet er, der große König von Burgund und ruhmreiche Sieger zahlreicher Schlachten, in diese peinliche Lage gekommen war. Denn wenn ihn jemand so fand, dann könnte er seinen guten Ruf gleich mit an diesen Nagel hängen. Es hätte doch der glücklichste Tag in seinem Herrscherleben werden sollen. Der Hochzeitstag mit seiner Traumfrau, seiner großen Liebe, seiner eroberten Brünhilde. Nie zuvor war Worms so feierlich geschmückt gewesen. Tausende Recken hatten sich am Ufer des Rheins versammelt, um den König und seine Braut zu begrüßen. Er hatte Brünhilde stolz vom Schiff an Land geführt, seine Schwester Kriemhild und seine Mutter Ute hatten sie begrüßt und geküsst und vereint waren sie in den großen Saal der Königsburg eingezogen. Reich gedeckte Tische und freudige Gesichter erwarteten Gunther und Brünhilde und sein Freund Siegfried, der allerdings sah den frisch vermählten Bräutigam kühl an. »Mein Wort ist also eingelöst. Frau Brünhilde ist euer.« »Wie steht's mit eurem Versprechen?« Gunther durchfuhr es siedend heiß. »Das Versprechen? Wie konnte er das vergessen?« »Kriemhild, liebe Schwester«, er drehte sich etwas unbeholfen herum, »ich habe meinem Freund Siegfried etwas versprochen. Also, nein, jetzt habe ich mich versprochen. Ich meine, ich habe euch versprochen. Also, ihm. Würdet ihr mir versprechen?« »Gerne«, platzte es aus Kriemhild heraus, die so lange auf diesen Augenblick gewartet hatte. »Liebend gerne erfülle ich euch, was ihr gebietet, und nehme diesen Recken hier zum Mann.« Sie ergriff Siegfrieds Hand, und so wurde es eine Doppelhochzeit. Am selben Tag waren alle vier getraut. In fröhlicher Laune saßen sie an einer Tafel, an der einen Seite König Gunther und Brünhilde, und an der anderen Siegfried und Kriemhild. Doch plötzlich sah Gunther eine Träne über das schöne Gesicht seiner starken Frau rollen. »Sagt, was trübt den Glanz eurer Augen, meine Herren? Da sprang Brünhilde auf und marschierte impulsiv zum Ausgang des Saals. Der König lief hinterher. »Kein Grund zur Sorge«, beschwichtigte der König im Vorübereilen die irritierten Gäste. »Das ist nur die Zwiebeln. Ja, die kennt man nicht so auf Island.« Dann waren beide durch die Tür. »Die Zwiebeln?« donnerte Brünhilde draußen, sodass die Wachen zum Schutz die Visiere zuklappten. »Ich zwiebel dir gleich eine, Gunther Gatte! Deine Schwester tut mir leid. Kriemhild muss deinen Diener heiraten. Wie erniedrigend!« »Siegfried? Sein Diener?« »Ah, nun fiel Gunther wieder ein, dass dieser sich auf Island als seinen Lehnsmann vorgestellt hatte. Naja, das konnte er ja jetzt ausräumen. Damit ihr's wisst, Liebste, in Wahrheit besitzt er Burgen und weite Länder, wie ich, und ist ein mächtiger König, wie ich. Darum gab ich ihm meine Schwester zur Frau.« »So, so«, sagte Brünhilde und war hörbar nicht überzeugt. Warum hatte sich Siegfried überhaupt als Diener ausgegeben? Wo war er während des Wettkampfes gewesen? Und warum erschien ihr frischgebackener Ehemann nun viel schwächer als zuvor im Wettkampf? Sie behielt die Fragen für sich. Stumm nahm sie Gunthers Hand und sie kehrten zur Festgesellschaft zurück, wo bis in die Nacht hinein ausgelassen gefeiert und getanzt wurde. Allein Brünhilde grübelte und wollte nicht eher ruhen, bis sie Licht ins Dunkel gebracht hatte. Als Gunther später im Schlafgemach das Licht löschte und seine Frau in die Arme nehmen wollte, hatte er das Gefühl, einen Eisklotz zu umarmen. Genauso kalt waren ihre Worte. »Finger weg, Ehemann! Ich werde dich nicht lieben, bis ich die ganze Wahrheit kenne!« Dann nahm sie den schwachen Gunther auf den Arm, fesselte ihn mit ihrem Gürtel und hängte ihn an den berühmten Nagel. Dort hing der König bis zum Morgengrauen rum. Gleich brächte die Dienerschaft die frischen Kleider, und er würde zum Gespött des Reiches. Da versprach er seiner Frau, sie nicht mehr anzurühren, und sie ließ den ungeliebten Gemahl nicht länger hängen. Gedemütigt und geknickt schlich der König weg und durch den Tag, ein Schatten seiner selbst. Bei den Ritterspielen saß Gunther wie ein Häufchen Elend neben seiner stolzen Frau, während die Lanzen splitterten, Ritter purzelten und das Volk jubelte. Das fiel auch Siegfried auf, und so sprach er den König an, abseits des Turniers. »Wie ist es euch heute Nacht gegangen, Gunther? Das wüsste ich gern.« »Das wollt ihr gar nicht wissen«, jammerte der Abgehangene. »Ich hab mir den Teufel selbst ins Haus geholt.« Siegfried sah die Schmerzen seines Schwagers und empfand Mitleid. Außerdem fühlte er sich auch nicht ganz unschuldig an dem Unglück des ungleichen Paares. Hatte er doch den Wettkampf auf Island durch sein unsichtbares Eingreifen gehörig verzerrt. »Das bringe ich für euch in Ordnung, Gunther«, sagte Siegfried und schmiedete mit dessen Zustimmung einen Plan für die folgende Nacht. Die scharfe Sichel des Mondes stand hoch über der dunklen Königsburg zu Worms, als Siegfried das Ehebett verließ. Kurz sah er im Spiegel, wie er sich fortstahl, und hatte einen Anflug von schlechtem Gewissen. War er auf dem Weg, bereits am zweiten Tag seiner Liebe untreu zu werden? »Nein«, redete er sich ein, »ich rette doch nur die Ehre eines armen Freundes.« Siegfried zog sich die Tarnkappe über und schlüpfte unerkannt ins Schlafgemach von Gunther und Brünhilde. Der König lag aus Sicherheitsgründen weit entfernt von seiner Gattin. »Ich bin nun da, mach mir mal Platz«, raunte Siegfried ihm zu, und Gunther zuckte kurz zusammen. Dann rückte er ein Stück und Siegfried näherte sich Brünhilde. Als diese bemerkte, dass sich starke Arme um sie schlangen, begann sie, sich zu wehren. Und was sich dann abspielte, glich einem gemischten Ringkampf über 12 Runden mit Drücken, Schlagen, Beißen, Kratzen, Würgen, naja, Freistil eben. Dabei ging die gesamte Einrichtung des Schlafzimmers zu Bruch und beinahe auch ein paar Knochen. Zwischenzeitlich ging es so hoch her, dass sich nicht nur Gunther drinnen Sorgen machte, sondern auch die Wachen draußen. Dann plötzlich war alles still. Siegfried hatte die Oberhand gewonnen, und die erschöpfte Brünhilde lag keuchend daneben. Zum zweiten Mal glaubte sie, gegen Gunther verloren zu haben. Siegfried kehrte siegreich in sein eigenes Schlafgemach zurück. In den Händen hielt er etwas, was er Brünhilde unbemerkt abgenommen hatte, ihren goldenen Ring und den breiten Gürtel. Bleischwer wie sein Gewissen lagen die Gegenstände in seinen Händen. Es konnten Beweisstücke werden für seinen heimlichen Ausflug. Schnell versteckte er die Sachen in einer Truhe und legte sich leise zu seiner Liebsten. Eine Decke des Schweigens breitete sich über dem Paar aus. Stumm wie ein Fisch blickte Siegfried in den schwarzen Himmel des Bettes. Kriemhild wandte ihm den Rücken zu und presste die Lippen aufeinander. Auch sie schlief nicht. Eine Träne rann ihr über die Wange, ihre Augen starrten aus dem Fenster. Wie durch einen Schleier sah sie die scharfe Sichel des Mondes. Hast du eigentlich Geheimnisse vor mir, König der Niederland? Kriemhilds Hand glitt über den unvergleichlich muskulösen Rücken ihres Mannes. Im heißen Dampf des Bades fühlte sich die Hornhaut aus Drachenblut ein wenig weicher an. 10 Jahre waren Kriemhild und Siegfried nun verheiratet. Längst lebten sie in Xanten, wo Siegfried nach dem Tod seines Vaters den Thron bestiegen hatte. Abgesehen von Kriemhilds Heimweh nach Worms waren sie glücklich. Und ja, sie badeten noch immer gemeinsam, ungestört, ohne Diener. Diese Stunden gehörten dem Paar allein. Geheimnisse, mein Schatz? Vor dir? Siegfried wandte sich um. Wieso sollte ich dir etwas verschweigen? Wir kennen uns doch schon so lange. Eben deshalb, flüsterte Kriemhild, und ihr Finger erreichte die Stelle zwischen seinen Schultern, dort, wo damals das Lindenblatt hingeweht war. Hier war der Held spürbar dünnhäutiger. Aua! Pass bitte auf. Du weißt doch, dass das meine verwundbare Stelle ist. Sie wusste es. Natürlich. Er hatte ihr das anvertraut. Nur ihr. Niemandem sonst. Und von mir wird es auch niemand erfahren, dachte Kriemhild und küsste ihn zärtlich zwischen die Schultern. Er bekam an der Stelle Gänsehaut. Aber bedrückt dich nicht doch etwas, mein Liebster? Etwas, was du mir all die Jahre schon sagen wolltest? Siegfried bekam eine leise Ahnung. Dann spürte er etwas Metallisches an der Hand seiner Frau. Es glitt über seinen Rücken, über seinen Hals bis an die Schläfe. Durch den Druck ihrer Handfläche merkte er, wie dort sein Blut heftig pochte. Er drehte den Kopf und sah Brünhildens goldenen Ring. Schönes Stück, nicht? Kriemhilds Stimme hatte plötzlich etwas Lauerndes. Ja, tatsächlich. Wo hast du den denn her? Ich fand den Ring neulich in einer alten Truhe. Und einen Gürtel, wie ihn nur Frauen tragen. Siegfried errötete und konnte diesen rasanten Wechsel seiner Gesichtsfarbe nicht mehr auf das heiße Bad schieben. Den wollte ich dir schenken. Kriemhild ließ schlagartig von ihm ab und stieg kühl aus dem Bad. Alles, was ich von dir haben möchte, ist die Wahrheit. Wahrheit? Aber das ist die Wahrheit. Die Wahrheit über unsere 2. Hochzeitsnacht. Ist das zu viel verlangt? Siegfried fröstelte. Die Temperatur des Wassers schien um mindestens 10 Grad gefallen. Er wusste, dass sie es wusste. Und sie wollte es nun aus seinem Munde hören. Leugnen würde alles nur noch schlimmer machen. Also begann der Mann seiner Frau die ganze Geschichte zu erzählen. Von Gunther und dem Nagel und Brünhilde und der nächtlichen Aushilfe für den Freund. Am Ende saßen Siegfried und Kriemhild am Feuer ihrer Kemenate und blickten gemeinsam in die Glut. Nach einer Weile fragte er, und? Was denkst du? Sie atmete tief ein und blickte ihn an. Ich denke, dass unsere Liebe das aushalten kann. Da küsste der Held seine starke Frau. Die Verletzte hatte ihm geholfen, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das ist selbst für Helden schwer. Die Schatten der Vergangenheit ließen Brünhilde nicht los. Noch immer peinigten sie ihre Fragen. Warum hatte sich Siegfried als Diener Gunthers ausgegeben? Wo war er während des Wettkampfes auf Island gewesen? Und warum war ihr Ehemann so ein Waschlappen im Vergleich zu Kriemhilds Held? »Göttergatte Gunther«, lag sie dem König in den Ohren. »Aus Liebe zu mir, lade doch endlich Siegfried und Kriemhild ein, deine Schwester. Hm, Bärchen, zum freudigen Wiedersehen, hm?« Und als der König vor lauter Gejammer seiner Frau nicht mehr zum Regieren kam, gab er klein bei und lud das Paar vom Niederrhein ein. Die Sonne strahlte, bunte Fahnen wehten und die Menge jubelte den Ritterspielen zu, mit denen Worms den königlichen Besuch feierte. Die Königinnen thronten vereint Seite an Seite und sahen den Rittern zu, die sich zum Vergnügen der Zuschauer immer wieder scheppernd in den Staub ritten. Als Siegfried nebenbei den tapferen Hagen aus dem Sattel hob und dieser grollend in sein Zelt wankte, da rief Kriemhild im Überschwang: »Hast du das gesehen, Brünhilde? Mein Siegfried ist einfach der Beste. Oh, ich bin so stolz und glücklich, dass er mein Mann ist.« Die Sätze trafen Brünhildens wunde Stelle. Sie giftete zurück: »Wie heldenhaft dein Mann auch immer sein mag, liebe Kriemhild, so musst du doch gestehen, dass dein Bruder Gunther ihn an Würde überragt.« In diesem Moment krachten wieder zwei Ritterblechern ineinander. Keiner fiel vom Pferd. Kriemhild war irritiert. »Warum sollte mein Bruder höher stehen? An Würde sind sie ebenbürtig.« Brünhilde lachte herablassend. »Nimm es mir nicht übel, was ich dir nun sage, aber als Gunther mich auf Burg Isenstein besiegte, sprach Siegfried selbst davon, dass er nur der Diener sei. So ist er wohl auch mein Untertan.« Kriemhild erbleichte. »Wollt ihr damit sagen, mein Bruder hätte mich mit seinem Lehnsmann verheiratet? Solche Worte kränken meine Ehre.« »Na also.« Auch die stolze Königin vom Niederrhein hatte also ihre schwache Stelle. Brünhilde ließ sich den Triumph nicht anmerken. »Warum soll ich dir nicht die Wahrheit sagen, liebste Schwägerin? Es ist einfach so. Siegfried schuldet mir seine Dienste.« Kriemhild war bedient. Musste sie sich das bieten lassen von der Frau, die ihren Mann in ihrer zweiten Hochzeitsnacht umarmt hatte? Sie fühlte, wie ihre Lippen schmal, die Stirn stolz und die Stimme hart wurde. Und dann hörte sie sich sagen: »Du solltest lieber schweigen, Brünhilde. Sonst weiß die Welt bald, dass die Königin mit diesem Diener ihre Hochzeitsnacht verbracht hat.« »Was? Wen meinst du?« schrie Brünhilde und hätte damit fast die Blicke der Zuschauer auf sich gezogen. »Dich meine ich. Deinen schönen Körper hat mein Siegfried in der Brautnacht als erster umarmt, nicht dein Gunther.« Der Satz traf Brünhilde wie die Lanze des Ritters, der seinen Gegner nun tatsächlich voll erwischt hatte. Das Pferd bäumte sich auf, er fiel zu Boden. Totalschaden. Brünhilde schnappte nach Luft, als hätte sie diese Lanze in die Magengrube getroffen. »Beweis die Schande«, keuchte sie. Da hielt ihr Kriemhild die Hand vor die Nase. »Kennst du diesen Ring?« Brünhilde erstarrte. 10 Jahre schon vermisste sie das Kleinod. »Wo hast du den her? Wo zum Teufel?« »Von dem gleichen Mann, der dir auch diesen Gürtel nahm. Von meinem Mann.« Brünhilde sah den Ring, sah den Gürtel, und in ihrem Kopf setzte sich das Mosaik zusammen. Tränen schossen ihr in die Augen. Impulsiv wandte sie sich um und bahnte sich ihren Weg durch die Menge, verzweifelt verfolgt von ihren Leibwächtern. Gekränkt bis ins Mark rannte sie ins nächstbeste Zelt und Hagen von Tronje direkt in die Arme. »Was ist mit euch, meine Königin?« fragte er bestürzt. Und als sie ihm ihr Herz ausgeschüttet hatte, war seins endgültig voll von Hass. Dies war der Tropfen, der alles zum Überlaufen brachte. Jetzt hatte Hagen einen rechten Grund, den dahergerittenen Günstling, seinen Nebenbuhler, aus dem Feld zu räumen. »Meine Herrin«, sagte er mit finsterem Blick, »Siegfried soll eure Tränen büßen, oder ich will nie wieder froh werden.« Als ob Hagen je froh gewesen wäre. Siegfried muss sterben!« Hagen schlug mit der schwarz gepanzerten Faust auf den mächtigen Eichentisch. Das Geschirr darauf vibrierte und König Gunther zuckte zusammen. Der Bericht seines Ratgebers hatte ihn in tiefe Konflikte gestürzt. Einerseits ging es hier um die Ehre seiner Frau. Andererseits hatte er ja selbst Siegfried gebeten, Brünhilde in jener Nacht gefügig zu machen. Das aber konnte er Hagen unmöglich gestehen, ohne sein männliches Ansehen zu riskieren. »Es ist doch im Grunde belanglos«, versuchte Gunther den Vorfall auf dem Turnier herunterzuspielen. »Ein Streit unter Frauen, nichts weiter.« »Es steht eure Ehre auf dem Spiel, König Gunther!« Hagen hatte die Arme ineinander verschränkt. »Bedenkt, was geschieht, wenn herauskommt, wer der wahre Bezwinger eurer Frau auf Island war.« »Hä?« Gunther hätte am liebsten in den Eichentisch gebissen. Hätte er doch die Finger von dieser Brünhilde gelassen. Langsam entwickelte sich diese Traumfrau zum Albtraum, wenn er nur aufwachen könnte. Gunther seufzte und versuchte noch einen friedlichen Anlauf. »Zügelt eure Mordlust, Hagen! Es ist besser, Siegfried zum Freund zu haben, so kühn und tapfer wie er ist.« Da räumte Hagen mit einer Bewegung das Geschirr vom Tisch. »Kühn und tapfer? Bin ich auch! Und das für euch, mein König!« Dann sprang Hagen mit einem Satz über die Tischplatte und blickte Gunther eindringlich in die zweifelnden Augen. »Und stellt euch vor, wie mächtig würdet ihr, wenn Siegfried nicht mehr lebt? Ihr wäret König über zwei Reiche und über den Schatz.« Gunther horchte auf. Der Schatz der Nibelungen, den hatte er fast vergessen, im Gegensatz zu Hagen. Aber er ist doch unbesiegbar, Hagen«, wandte der König ein. »Wie wollt ihr ihn töten?« Der Ritter lächelte und nahm seinen Helm unter den Arm. »Ich habe da einen Plan, mein König, und den würde Hagen umsetzen. Todsicher.« Kriemhild saß in der Abenddämmerung ihrer Kammer und stickte. Es half, ihre aufgewühlten Gedanken und Gefühle zu beruhigen. Da klopfte es dreimal heftig an ihrer Tür. Die Königin erschrak und stach sich in den Finger. Blut perlte hervor, doch zum Verbinden blieb keine Zeit. Schon wieder hämmerte es an der Tür. Während Kriemhild am Finger ihrer einen Hand saugte, öffnete sie mit der anderen dem späten Besuch. »Verzeiht die Störung, Herrin.« Im Zwielicht des Ganges stand Hagen. Seine schwarze Rüstung schimmerte, unterm Arm trug er seinen Helm mit dem Adlerkopf. »Ich wollte mich vor der Schlacht noch persönlich von euch verabschieden.« Die Schlacht. Kriemhild fürchtete sich davor. Es hieß, Sachsen und Dänen hätten die Burgunder erneut herausgefordert. Auch Siegfried würde in diesen Kampf ziehen, und sie würde um ihn bangen. Tag für Tag, Nacht für Nacht. »Kommt herein, Onkel. Euer Besuch freut mich.« Hagen betrat die Kammer und bemerkte Kriemhilds Missgeschick. »Ich hoffe, ich trage keine Schuld an eurem Schmerz.« »Ach, Hagen, was ist schon ein Nadelstich? Viel mehr schmerzen mich der Abschied meines Mannes und meine bitteren Worte zu Brünhilde.« »Ich bin mir sicher, dass ihr euch bald wieder versöhnt. Und was Siegfried betrifft, sagt mir, was ich tun kann. Gern will ich alle Gefahren von ihm abwenden.« Selten hatte Kriemhild ihren Onkel so zugewandt und mitfühlend erlebt. Es tat gut nach all dem Streit. »Ich habe Sorge, dass ihm jemand im Kampf das Leben nehmen könnte. Ab und zu geht einfach sein Übermut mit ihm durch.« Hagen nahm ihre gestochene Hand. Seine Berührung war nicht warm, aber sie gab Halt. »Schützt ihn denn seine Hornhaut nicht überall?« Kriemhild zögerte. Die Frage zielte mitten ins Schwarze des Geheimnisses, das nur sie und Siegfried teilten. Aber Hagen war ihr Verwandter, langjähriger Vertrauter ihres Bruders und verlässlicher Verteidiger des Reiches. Und er hatte sich nach dem Streit nicht von ihr abgewendet, wie so viele andere. »Ich sage dir nun etwas, Hagen. Und hoffe, du hältst mir die Treue. Nur du sollst wissen, wo man meinen Mann verwunden kann.« Seid ohne Furcht, Frau Kriemhild. Näht ein kleines Zeichen auf sein Gewand, damit ich weiß, wo ich ihn beschützen soll. Dann tat Hagen im Überschwang etwas Ungewöhnliches. Er nahm ihren gestochenen Finger und küsste ihn lange. Wollte er etwa Blut aus der kleinen Wunde saugen? Ihr Blut? Es ist spät geworden, Hagen. Ich wünsche euch jetzt eine gute letzte Nacht in Worms. Und habt Dank für euren Dienst, schon jetzt. Hagen verneigte sich lächelnd. Und kurz hatte Kriemhild das Gefühl, die Gesichtszüge Hagens ähnelten denen eines Raubvogels. Dann war er verschwunden. Kriemhild versuchte, den merkwürdigen Eindruck zu vergessen. Sie nahm die Nadel und steckte im Sonnenuntergang ein kleines Kreuz auf Siegfrieds Gewand. Ein Kreuz, das ihn schützen sollte. Banner wehten, Helme blitzten, Pferdehufe flogen und die Erde bebte. Siegfrieds Armee jagte angriffshungrig dem Feind entgegen, aber der war gar nicht da. Stattdessen nur zwei Boten auf einer weiten Lichtung. Höret, Siegfried von Xanten, wir wollen König Gunthers Land verschonen! Siegfried traute seinen Ohren nicht. Der Krieg fiel also aus? Der Krieg fällt also aus! Die Reiter preschten fort, und Siegfried war mehr als enttäuscht. Hagen aber rieb sich die Hände, sein Plan ging auf. Er war es, der den Waffengang absichtlich an die Wand gemalt und diese berittenen Boten beauftragt hatte, den Krieg wieder abzusagen. Mit dieser List hatte er Siegfrieds schwache Stelle herausgefunden und ihn aus den sicheren Mauern gelockt. Nun musste Hagen den Helden nur noch dorthin lenken, wo er ihn ungestört umbringen konnte. Siegfried, ich danke dir, dass du so treu deine Waffenhilfe angeboten hast. Aber nun, dass sich kein Feind mehr zeigt, da lass sie uns doch für die Jagd ausnutzen. Siegfried war begeistert. Ja, da bin ich gern dabei. Banner wehten, Helme blitzten, Pferdehufe flogen und die Erde bebte. Sie ritten in den Odenwald und jagten. Jagten, dass die Nachfahren der wenigen überlebenden Hasen noch heute davon erzählen. Siegfried erlegte angeblich einen Hirsch, einen Eber, einen Elch, einen Wiesent, 4 starke Auerochsen, einen Bären und sogar einen Löwen. Naja, die Hasen im Odenwald neigen offenbar zur Übertreibung. Auf jeden Fall waren Siegfried und die Jagdgesellschaft von der Jagd so durstig geworden wie eine ganze Wüste, doch weit und breit gab's keinen Tropfen. »Warum lässt man uns verdursten?« fragte Siegfried aufgebracht und blickte in die Runde. »Das ist Hagens Schuld«, rief König Gunther, der ebenfalls am Feuer saß und so tat, als habe sein Berater versagt. »Ja, das stimmt«, gestand Hagen und spielte sein falsches Bedauern gut. »Ich glaubte, die Jagd fände im Spessart statt. So habe ich den Wein versehentlich dorthin schicken lassen. Aber seid unbesorgt, ich kenne hier ganz in der Nähe eine kühle Quelle.« Das waren doch mal erfrischende Aussichten. »Also, worauf warten wir?« rief Siegfried ungeduldig. Hagen grinste. »Ich hörte, niemand schlägt Kriemhilds Gemahl im Sprint.« Und Siegfried rief, »so ist es. Ich könnte sogar für eine kurze Weile die Beine hier ins Gras legen und euch dennoch überholen, in voller Rüstung.« »Wohlan, solche Worte schreien nach Taten!« Hagen lief zusammen mit König Gunther vor. Siegfried kaute noch ein Gänseblümchen oder 2, dann verfolgte er die beiden, überholte sie tatsächlich und erreichte die Quelle als erster. Hell und klar gurgelte das Wasser aus dem Fels ans Tageslicht. Siegfrieds Zunge brannte, doch zügelte er sich und legte erst sein Schwert und seinen Bogen ab. Er wollte seinen Gefährten ritterlich den Vortritt lassen. Die kamen mit hängenden Köpfen und Zungen heran, fielen nacheinander auf die Knie und tranken in gierigen Zügen. Dann erst beugte sich Siegfried über die Quelle. Er sah nicht, wie Hagens Blick sich verdunkelte. Er ahnte nicht, welch schwarzes Blut in den Adern des Verschwörers floss. Und so bemerkte er nicht, wie dieser seine Waffen stahl und versteckte. Siegfried trank vom belebenden Wasser und wusste nichts von seinem nahen Tod. denn hinter ihm stand Hagen, holte mit dem Speer aus und stieß ihn dem Ahnungslosen durch das aufgestickte Kreuz in den Rücken. Siegfried durchfuhr die Lanze wie eine unendlich heiße Flamme. Er brüllte vor Schmerz, wie der Drache, den er einst getötet hatte. Der Held bäumte sich auf. Blut quoll hervor und mischte sich mit dem Quellwasser. Wo in aller Welt war Balmung? Sein Schwert und wo sein Bogen? Immerhin, er fand den Schild und setzte dem fliehenden Hagen nach. Der lief um sein Leben. Dennoch holte ihn der todwunde Siegfried ein und schlug ihn so heftig mit dem Schild, dass das Holz in Stücke zerbarst. Dann verließen Siegfried die Kräfte. Er sank ins Gras. Farbe floss aus seinem Gesicht und Blut tränkte den Boden. Ihr elenden Feiglinge! So lohnt ihr mir also meine treuen Dienste? Mit Verrat und Mord? Ihr wollt ehrwürdige Ritter sein? Aber ich sage euch, für diese Tat werdet ihr bezahlen. Und jeder, der euch lieb und teuer ist. Gunther stand abseits. Und Siegfrieds Worte erreichten ihn nur von fern. Wie in Zeitlupe hatte er Hagens schreckliche Tat mit angesehen. Nun tropfte ihm langsam ins gelähmte Bewusstsein, was da geschehen war. Seine Schockstarre löste sich. Der König wankte heran, fiel klagend vor dem sterbenden Siegfried auf die Knie und wollte ihn berühren, sein Gesicht umfassen, ihn am Leben halten, doch das lag nicht in seiner Macht. »Warum jammert ihr, Gunther? Welcher Mörder beweint schon sein Opfer?« »Ja genau. Schluss mit Jammern. Er hat's doch verdient.« Hagen zog Gunther am königlichen Kragen wieder auf die Beine. »Stolz bin ich auf diese Tat, Gunther. Nun, seid ihr es auch, denn jetzt gibt es keinen mehr, der uns zu trotzen wagt.« »Seid euch dessen nicht zu sicher, Hagen.« Siegfried fiel das Sprechen immer schwerer. Er kämpfte nun um jedes Wort. Aber er hatte noch etwas Wichtiges auf dem Herzen. »Gunther, wenn ihr einem auf der Welt noch Treue beweisen wollt, so schützt wenigstens meine Frau, eure Schwester.« Siegfrieds Augen wurden glasig. Seine Welt ging in Scherben. Zogen da am Himmel zwei Adler ihre Kreise? Er konnte nur noch Bruchstücke erkennen. Kriemhild. Dann brach sein Blick ganz. Nacht senkte sich über den Odenwald, kein Mond stand am Himmel. Schwarze Gestalten hoben einen leblosen Körper auf den Schild und trugen ihn zu einem Schiff. Das Wasser des Rheins floss wie dicke schwarze Tinte, als die Mörder den Leichnam übersetzten und zurückbrachten in die Burg. Zurück nach Haus, wo seine Liebe auf ihn wartete. Der Morgen graute, Kriemhild erwachte. Und für einen Augenblick zwischen Tag und Traum meinte sie, einen Falken im Fenster ihrer Kammer zu sehen. Er wandte ihr den Kopf zu, blickte sie wach und zahm an. Und doch schien etwas mit ihm nicht zu stimmen. Sein schönes Gefieder war an einer Stelle nass, tiefrot. War der Falke verwundet? Dann hämmerte es an der Tür und schlagartig war der Vogel verschwunden. »Herrin, seid ihr wach?« Es war ihr Kämmerer, der nun mit einem ungewöhnlich weiten Schritt eintrat. »Bleibt einen Moment im Zimmer. Vor eurer Tür liegt ein Mann in seinem Blut.« Bevor Kriemhild ihn gesehen hatte, wusste sie, wer er war. Vor ihrem inneren Auge liefen die jüngsten Ereignisse in dieser Kammer noch einmal ab. Wie in einem Film sah sie Hagen noch einmal in der Tür stehen und fragen, wie er Siegfried schützen sollte. Und sie hörte sich das Geheimnis preisgeben. Sie spürte, wie Hagen versuchte, sich an ihrem Blut zu laben und sah den Raubvogelblick des Verräters, als er ging. Nun folgte sie seinem Weg hinaus, fremdgeführt wie eine Marionette, gezogen an unsichtbaren Fäden. Wie gebannt trat sie vor ihre Kammer, dann schüttelte sie der Anblick bis ins Mark. Stumm vor Schmerz sank sie auf den harten Steinboden. Sie nahm Siegfrieds bleichen Kopf in beide Hände und drückte ihre Stirn an seine. »Das habe ich nicht gewollt. Hörst du? Das habe ich nicht gewollt.« Und während ihr Tränen aus Trauer und Zorn heiß über das Gesicht liefen, hörte sie sich kalt flüstern. »Ich habe dich gewarnt, Grimhild. Die Liebe bringt nur Leid.« »Ja, ja, Schwester, du hast es gesagt und ich wollte nicht auf dich hören.« »Wisch dir die Tränen fort und sieh klar. Sieh seine Wunde. Er fiel nicht in normalem Kampf. Das war ein feiger Mord.« »Mord!« Sie schrie das Wort laut heraus. »Mord!« Und es hallte von allen Wänden des Schlosses wieder. 3 Tage lang war Siegfried aufgebahrt. Der Zug der Menschen, die von dem außergewöhnlichen Mann Abschied nehmen wollten, schien kein Ende zu nehmen. Doch keiner der Trauernden verstand, warum dieser unbescholtene Held sterben musste. Und niemand vermochte Kriemhild zu trösten. Dann kam ihr Bruder Gunther, der König, als Schatten seiner selbst. »Ich trauere mit dir, Schwester. Hätten wir dieses Unglück doch abwenden können, immer werden wir Siegfried beklagen.« »Dazu habt ihr keinen Grund.« Kriemhild hörte sich schroff die Worte sagen und spürte, wie ihre Tränen längst eine harte Kruste aus Salz auf ihrem Gesicht gebildet hatten. »Täte euch sein Tod wirklich leid, dann wäre die Tat nicht geschehen.« »Kriemhild, es war keiner von unseren Männern.« »So? Nicht?« Die Königin hob ihr Kinn und blickte auf Hagen herab, der nun mit gesenktem Blick an die Bahre trat. Und die alten Sänger sagen, Siegfrieds Wunden hätten sich in diesem Augenblick geöffnet und wieder zu bluten begonnen. »Nein, auch Hagen hat das nicht getan. Räuber waren das. Räuber, hört ihr?« »Die Räuber kenne ich gut. Und glaubt mir, sie werden dafür bezahlen.« Gernot und Giselher erschienen, die anderen beiden Brüder, und trauerten aufrichtig mit ihrer Schwester. 3 Tage und 3 Nächte. Ohne Essen, ohne Trinken. Dann hob man Siegfried ins Grab. Da äußerte Kriemhild ihren letzten Wunsch. Einmal noch wollte sie das Antlitz ihres geliebten Mannes sehen. So wurde der mächtige Sarg aus Marmor noch einmal geöffnet. Sie nahm sein bleiches Haupt und küsste seinen Mund. Zum letzten Mal. Die Kälte des Todes kroch ihr über die Lippen in die Adern und ergriff von ihr Besitz. Dann senkte sich der Sarg in die Erde und nahm einen Teil Kriemhilds mit von dieser Welt. Frostig kam der Winter und begrub die Rheinauen unter Schnee. Kriemhild fühlte sich, als läge sie selbst unter dieser weißen Decke. Dann schmolz das Eis und der Frühling brachte neue Farben und neues Leben. Doch Kriemhild sah überall nur Grau und Tod. Der Sommer kam mit Sonne und Wärme, das Korn wuchs üppig und die Früchte reiften süß. Doch Kriemhilds Gedanken blieben bitter. Und als im Herbst die Blätter wieder welkten und von den Bäumen fielen, da war die Königin immer noch untröstlich. 3 Jahre lang. Die Witwe war nach Siegfrieds Tod in Worms geblieben, am Hof der Nibelungen. Ihre Brüder Gernot und Giselher hatten sie dazu überredet. Und obwohl Brünhilde stolz und ohne Mitleid herrschte, war Kriemhild nicht gegangen. Auch weil ihre beiden Brüder aufmerksam verhinderten, dass die Frauen sich begegneten. Oder dass Kriemhild Hagen oder Gunther zu Gesicht bekam. Gunther litt darunter sehr. Und Hagen? Der wusste das zu nutzen. »Mein König«, sprach er eines Tages den Neffen von der Seite an, »wollen wir nicht Versöhnung versuchen mit eurer Schwester? Ich spüre doch, es liegt euch auf der Seele.« »Nichts lieber tätig als das«, gestand der König. »Wisst ihr, wenn die Königin uns freundlich gesonnen wäre, dann ginge es allen besser. Und ganz nebenbei käme sicher auch das Nibelungengold in dieses Land. In Hagens Augen funkelte es, was Gunther entging, so sehr beschäftigt war er mit sich selbst. Meine Brüder sollen ein gutes Wort für mich einlegen, Gernot und Giselher. Vielleicht empfängt Kriemhild mich dann. Ein guter Plan. Hagen empfahl sich. Was mich betrifft, so glaube ich nicht, dass seine Schwester mir je vergeben kann. Aber wie heißt das so schön? Kannst du das Schätzchen nicht kriegen? Greife doch gleich nach dem Schatz. Es war Versöhnung auf den ersten Blick. Kriemhild und Gunther sahen sich und fielen ohne zu zögern dem anderen um den Hals und in die Arme. Und durch diese intensive Berührung brachen ihre lang zurückgehaltenen Gefühle durch, wie zu viel Wasser durch zu schwache Dämme. Erst hämmerte Kriemhild mit ihren Fäusten auf seinen Rücken, zornig, ohnmächtig, das zu ändern, was geschehen war. Dann ließ sie sich einfach halten. Und Gunther hielt sie sicher, hielt sie fest. Bruder und Schwester waren wieder vereint. Und beide weinten viele Tränen vor Schmerz und Glück zugleich. Sie konnte ihm verzeihen. Hätte sie nur gewusst, dass diese Versöhnung von Falschheit vergiftet war. Denn den Herren ging es nicht um ein gutes Herz, sondern um den guten Hort. Ich hab's geahnt! Alberich, der Zwergenkönig, spuckte Gift und Galle und schien in seinem Zorn über sich hinauszuwachsen. Eben reichte er Gernot und Giselher noch bis zum Gürtel, nun wirkte der Wächter des Schatzes wie der Donnergott persönlich. Erst nehmen Sie dem Herrn des Hortes das Leben, dann stehlen Sie sein Gold. Raubmörder seid ihr, alle miteinander, Menschenpack, verdammtes! Giselher räusperte sich. Treuer Albernich, Alberich, versteh uns richtig. Nicht wir beanspruchen den Schatz, sondern Friedsigs Frau. Friedsigs Frau? Alberich war verwirrt. Gernot stieß seinen kleinen Bruder in die Seite und schob sich vor ihn. Siegfrieds Frau ist gemeint, Kriemhild. Sie ist die rechtmäßige Erbin. Genau, sagte Giselher. Und offenbar hatte das Argument Alberich beeindruckt. Sein Tobsuchtsanfall war verraucht. Gut. Das ist natürlich etwas anderes. Der Witwe steht der Schatz wohl zu, denn ihr Gatte schenkte ihn ihr zu Lebzeiten. Auch wenn der Reichtum Siegfried nicht wirklich gut bekam. Alberich murmelte noch etwas in seinen Bart, dann holte der Hüter des Schatzes den Schlüssel und öffnete griesgrämig den Berg, in dem die Reichtümer versteckt lagen. Als er ihn öffnete, trauten Grimhilds Leute ihren Augen nicht. Ein unermesslicher Strom aus Gold und Edelsteinen ergoss sich aus dem Fels. Sein Glanz zauberte allen ein Lächeln ins Gesicht. Alberich sah es und schüttelte den Zwergenkopf. Menschen, aber ihr wollt es ja nicht anders. Kriegt den Hals nicht voll, bis es euch an die Gurgel geht. Nehmt ihn nur, den Schatz der Nibelungen. Nehmt ihn und werdet unglücklich damit. Niemand kümmerte sich um die warnenden Worte des Schatzmeisters. Die Menschen hatten alle Hände voll zu tun, luden unzählige Wagen voll mit den Kostbarkeiten. Und als Wagen um Wagen in den Bauch der Burg in Worms rumpelten, stand Hagen von Tronje triumphierend auf der Zinne. Mein Schatz. Doch sein Triumph sollte nicht von Dauer sein. Seid ihr noch ganz bei Trost? Ein wütender Schwerthieb durchtrennte den Wandvorhang. Licht flutete in den Thronsaal und blendete König Gunther wie in einem Verhör. Wie könnt ihr das zulassen? Staub wirbelte in der Luft. Hagen war außer sich. Seit Wochen musste er tatenlos mit ansehen, wie Kriemhild ihr Gold und Silber freigebig verschenkte, an Arm und Reich. Jetzt war er wild wie ein verwundeter Tiger. Ihr seid ein Narr. Wie könnt ihr nur den Hort einer Frau überlassen? Gunther zuckte hilflos mit den königlichen Achseln. Hagen, Leben und Besitz gehören ihr. Wie sollte ich verhindern, dass sie damit verfährt, wie sie es mag?« Die Antwort brachte Hagen nur noch mehr in Rage. Nicht nur sah er seinen lang ersehnten Reichtum schwinden, er fürchtete auch, dass Siegfrieds Witwe mit ihren großzügigen Geschenken zu viele Freunde und damit zu viel Macht gewänne. In seinem Kopf wuchs ihr Heer gegen ihn mit jedem Tag. »Es kommt die Stunde, König Gunther. Da wird es gefährlich für die tapferen Burgunder.« Er sah seinem Neffen so dicht ins Gesicht, dass Gunthers Krone in Hagens Stirn einen Abdruck hinterließ. Gunther versuchte standzuhalten. »Ich hab einen Eid geschworen, Hagen, ihr nie wieder Leid zuzufügen. Und den Eid werde ich halten, sie ist doch meine Schwester.« Hagen bot ihm noch immer die Stirn. Gunthers Kopf begann bereits zu schmerzen. »Dann, mein schwacher König, nehme ich die Schuld auf mich.« Plötzlich ließ Hagen von Gunther ab und eilte aus dem Saal. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Im Schutz der Dunkelheit bestach Hagen viele Männer, die um des Goldes willen bereit waren, ihren Eid zu brechen, brachte all die Schlüssel zu den Schatzkammern in seinen Besitz und raubte den Hort. Noch ehe die Brüder Gernot und Giselher ihn daran hindern konnten, ließ der Verschwörer die Reichtümer auf Flöße verladen und versenkte sie mitten im Rhein. Brodelnd verschwanden die Kostbarkeiten in den Untiefen. Der Tronja stand auf schwankenden Planken und atmete auf. Er hatte den Schatz unschädlich gemacht und kein Mensch würde wissen, wo der Hort zu finden war. Gewiss, irgendwann würde er den Schatz der Nibelungen wieder heben. Dann, wenn seine große Stunde käme. Kriemhilds Stunde kam zuerst. Tief vergraben in einem Panzer aus Gram lag sie auf ihrem Bett und fühlte sich wie eine leere Hülle. Alles hatte man ihr genommen: den Mann, die Macht, den Schatz, die Freunde, die Krieger. Das Einzige, was sie noch in sich trug, waren welke Erinnerungen an eine glückliche Zeit und einen Funken Hoffnung. Hoffnung, sich eines Tages doch noch rächen zu können, wenn ihr der Himmel endlich Hilfe schickte. »Oder der Teufel«, die vertraute Stimme in ihrem Ohr flüsterte verlockend. »Würdest du dich auch mit dem Teufel verbünden, Schwester, wenn er deine Liebe rächen kann?« »Ja, ja, das würde ich. Hagen soll, er soll zur Hölle fahren.« »Gut. Sehr gut.« Da hörte sie ihr Herz schlagen, so tief wie eine große Trommel und so mächtig, dass ihr Körper bebte. Und das Bett und der Boden der Burg, das war nicht nur ihr Herz, das war der Donner von Hunderten von Pferdehufen. Schnell lief sie zum Fenster ihrer Kammer. Da preschten 500 Reiter in den Burghof, auf wilden Pferden und in kostbaren Gewändern. In ihrer Mitte ein edler Mann, der ihr bekannt vorkam. »Siegfried?« Sie erinnerte, wie er damals genauso angekommen war, mit weniger Männern, aber genauso prächtig. Was gäbe sie drum, wenn diese Erinnerung lebendig würde? »Sei nicht töricht, Schwester.« Die kalte Stimme ließ den Wunsch ersterben. »Deine Liebe ist vergangen, und Vergangenheit ist tot. Dieser Mann da bringt den Schlüssel zu deiner Zukunft.« Auch König Gunther hatte den Eindruck, diese Szene schon einmal erlebt zu haben. Unten warteten wieder unbekannte und gut gekleidete Gäste mit einem herausragenden Anführer, Knappen eilten, ihre Pferde zu versorgen. Oben am Burgfenster standen er und sein Berater Hagen wie immer im Schatten. Der König hatte ihm den Raub des Hortes doch verziehen. Zu dringend brauchte er den Rat seines Onkels. Und zu schwach fühlte er sich allein. So war der hinterhältige Hagen mächtiger geworden denn je. Und er wusste auch, wer der Anführer dieser Gäste war. »Es ist Markgraf Rüdiger. Er kommt aus dem Hunnenland.« Wieder empfing Gunther die Fremden auf Augenhöhe. Der beste Wein vom Rhein wurde gereicht, und das Willkommen hätte nicht herzlicher sein können. Das machte es Rüdiger leicht, seine Botschaft frei herauszusagen. »Meine Herrin, Königin Helche, ist tot. Die Länder sind verwaist, denn König Etzel ist in tiefer Trauer. So wie eure Schwester, die verwitwet wohl an eurem Hofe lebt.« Gunther war erstaunt, welch weite Kreise die Nachricht von Siegfrieds Tod schon gezogen hatte. Hagen schaute grimmig. »Sagt, Rüdiger, was wünscht euer Herr von uns?« »Er möchte, wenn ihr gestattet, Kriemhild zu seiner Frau und ihr die Krone der Hunnen antragen.« Ein Antrag, der in der Königsburg zu Worms einschlug wie eine Bombe. Gunther sammelte sich als Erster und sprach: »Gebt mir 3 Tage Zeit. Ich muss die Botschaft erst meiner Schwester überbringen und hören, was sie selbst dazu sagt.« »Wenn ihr mich fragt, lasst ihr lieber ab von diesem Irrsinn.« Hagen stand mit dem Rücken zum Tisch. Hier saßen die Brüder und berieten und wollten eigentlich den Heiratsplänen zustimmen. Hagen wusste, dass er nun Angst schüren musste, seine beste Verbündete. »Ihr kennt Etzel nicht so wie ich. Schon einmal wollte er Burgund für sich. Wird Kriemhild seine Frau, so habt ihr das Schlimmste zu befürchten.« Gunther hingegen war arglos. »Sie ist meine Schwester, ich werde sie nicht hindern.« »Aber mein König!« Hagen ballte drohend seinen eisernen Handschuh zur Faust. »Denkt an Burgund. Sie wird die mächtigste Frau der Welt, an der Seite dieses machtvollen Herrschers.« Da platzte dem jungen Giselher der adelige Kragen. »So, nun reicht's, Herr Hagen. So viel Leid habt ihr meiner Schwester zugefügt. Man muss jetzt auch mal können gönnen.« »Gönnen können, Giselherrchen«, korrigierte Gernot den kleinen Bruder. »Ja, genau. Ich jedenfalls werde Streu zu ihr halten, legal was auch kassiert.« Hagen schüttelte den Kopf vor so viel unangebrachter Loyalität. Aber er spürte auch, dass seine Warnungen vor Kriemhilds Rachedurst an der Einigkeit der 3 Brüder abprallten. »Gut, dann würde er eben andere Wege gehen.« Kriemhild empfing den Gesandten des Hunnenkönigs in der Einsamkeit ihrer Kammer. Ritter Rüdiger kniete demütig vor ihr nieder. Sie kannte ihn tatsächlich. In Kindertagen hatten sie gemeinsam gespielt. Dann war er weit fortgegangen. Nun spürte sie in seiner Gegenwart etwas, was sie seit Siegfrieds Tod nicht mehr empfunden hatte: Aufrichtigkeit und Vertrauen. Sie öffnete sich zum ersten Mal nach Jahren. Sie empfing die warmen, werbenden Worte auf ihrer Haut, ließ sie wie warme Milch in sich fließen und spürte, wie die Vorstellung, an der Seite eines mächtigen Mannes zu herrschen, sie innerlich wachsen ließ. Doch da meldete sich eine schwach gewordene Stimme in ihr. »Aber«, sagte sie zaghaft zu sich selbst, »du kennst ihn nicht, diesen Etzel. Wie kannst du ihn lieben?« »Wer spricht von Liebe?« entgegnete sie scharf. »Kein Gefühl, Schwester.« Kriemhild schüttelte sich kurz, als ob sie ein lästiges Insekt vertreiben wollte. Dann sprach sie mit festem Ton zu Rüdiger: »Sag deinem König, Kriemhild ist bereit, die Krone mit ihm zu teilen.« Da freute sich der Ritter, erhob sich und entfernte sich dankbar. Kriemhilds Entschluss stand fest. Die längste Zeit hatte sie in Worms gelitten, in diesem Gefängnis der Vergangenheit. Sie wies ihre Zofen an, sofort ihr Hab und Gut zu packen. Die liebsten Dinge trug sie selbst zusammen. So kam es, dass sie zuletzt den kleinen ovalen Spiegel in Händen hielt, den sie schon als junges Mädchen oft benutzt hatte. Kriemhild blickte zum letzten Mal hinein und sah sich im schwarzen Trauerkleid. Ihre elfenbeinfarbene Haut bildete einen harten, würdevollen Kontrast. Nein, sie war kein dummes kleines Mädchen mehr, das sich von ihren Gefühlen übermannen und bestimmen ließ. Sie war dabei, eine machtvolle Dame zu werden. Und ihre Gegner würde sie vom Spielbrett des Lebens fegen. Einen nach dem anderen. Sie fielen wie Steine vom Himmel. einer nach dem anderen. Dabei waren sie doch eben noch hoch am Himmel geflogen über Worms, schwärmten auf und schwärmten ab, sangen ihr Lied und ließen sich von den Winden sorglos tragen, doch nun lagen sie leblos auf dem Acker mit gebrochenem Genick. Vögel zu Tausenden, überall Kadaver, überall tot. Da schlug Kriemhilds Mutter die Augen auf und atmete schwer. Kein Traum in ihrem langen Leben hatte Ute so bestürzt. Sie wusste, womit er zu tun hatte. Mit der bevorstehenden Reise ihrer Söhne zu König Etzel. Kriemhild und ihr Mann hatten sie eingeladen und Gunther hatte einem Besuch zugestimmt. Reitet nicht, warnte Königin Ute jetzt. Ihr zieht in euer Verderben. Ich hab es geträumt. Ah, was? Winkte Hagen ab. Träume sind Schäume. Dann bestieg er sein Pferd und überblickte ein Heer von 9000 Männern. Sie würden ihn begleiten ins Hunnenland. Und ein wahrer Held kennt keine Angst und keinen Zweifel. Gunther und er würden es sicher bis an den Rand der Donau schaffen. So geschah es. Doch als sie den Strom tatsächlich wohlbehalten erreichten, war der schon über die Ufer getreten. Überall trieben entwurzelte Bäume. Die Brücken waren durch das Hochwasser unpassierbar. Hagen suchte nach einem Fährmann, doch stattdessen hörte er helle Stimmen im gurgelnden Wasser. Er ging ihnen neugierig nach und blieb verwundert stehen. Zwei Nixen badeten nackt und fröhlich an einer Quelle. Und obwohl sie mühelos anderen die Zukunft vorhersagen konnten, ahnten sie für sich selbst nichts Böses. So hatten sie ihre Kleider einfach am Ufer liegen lassen. Und natürlich fand sie der listige Hagen und nahm sie an sich. Als die Wasserfrauen das bemerkten, erschraken sie und flehten ihn an. »Edler Hagen, gib uns unsere Kleider zurück!« »Nicht ohne Gegenleistung«, dachte der Geschäftsmann und rief. »Was hätt ich denn davon, ihr Nixen, hä?« »Nun, ihr bekämet eure Zukunft klar vorhergesagt.« Die Mädchen kicherten. Aber Hagen fand, Kleider gegen Zukunft, das sei ein guter Tausch. »Ich höre also.« Da plätscherte die Quelle hell und die eine sagte, »Ihr könnt sorglos zu König Etzel reiten.« Und Hagen legte dankend die Kleider ab. Da gluckste aber das Wasser plötzlich tief und die andere lachte, »Das hast du geglaubt? Sie hat dich belogen um der Kleider willen. Hier kommt die Wahrheit. Niemand von euch wird je den Rhein wiedersehen.« »Ah, ich glaube euch kein Wort.« Hagen dachte an das starke Heer. »Wie soll der Hass eines Menschen Tausende töten können?« Nun sprachen die Nixen gemeinsam. »Das Menschlein weiß es nicht, also sagen wir es ihm. Nur ein einziger wird zurückkehren, und das ist der Kaplan.« Hagen wurde flau. Das war nun schon eine zweite dunkle Vorahnung. »Wenn ihr alles so genau zu wissen meint, dann sagt mir, wie ich über den Fluss komme!« Die Nixen taten ihm den Gefallen und zeigten ihm den Weg. Dann verschwanden sie in den Fluten. Im Nebel, der kühl über das Wasser kroch, entdeckte Hagen die Umrisse eines Hauses. Hier also sollte er nach dem Fährmann rufen und sagen, sein Name sei Almerich. »Namen gibt's«, brummte Hagen und versuchte es zuerst schlicht. »Fährmann, hol über!« Nichts geschah. »Fährmann, hol mich gefälligst über, mein Name ist Almerich!« Und tatsächlich, da tauchte ein Boot aus den Nebelschwaden auf, die dicht über das Wasser krochen. Am Ruder stand ein kräftiger Mann. Als dieser aber erkannte, dass nicht Almerich auf ihn wartete, wurde er zornig. »Du willst Almerich sein? Du gleichst meinem Bruder nicht im Geringsten!« Der Fährmann wollte umdrehen, doch Hagen war schon zu ihm an Bord gesprungen. »Nicht so schnell. Das wäre nicht fair, Mann. Ich bin ein Recke in Sorge um seine Gefährten. Setz mich über!« Doch der Mann wehrte ab. »Ich fahre keine Fremden. Mein Herr hat viele Feinde. Am Ende bin ich schuld, sie in sein Land gebracht zu haben.« Hagen war es müde zu diskutieren. Sein Schwert sprach in solchen Fällen eine deutliche Sprache. Er ließ es sprechen. Der Fährmann verstummte und sein Blut mischte sich mit der Donau. Hagen empfand nicht eine Spur Mitleid, bemächtigte sich des Bootes und ruderte zu seinen Männern zurück. Wie ein Geist sah König Gunther die Umrisse des Onkels aus dem Nebel wachsen. Und er sah Blut an dessen Händen kleben. Wo ist der Fährmann, Hagen? Fährmann? Welcher Fährmann? Ich fand den Nachen am Ufer fest verteut. Gunther schlug die Hände über dem gekrönten Haupt zusammen. Aber Hagen, wer setzt uns dann über? Euer treuer Diener, mein König. Wofür gelte ich denn als bester Fährmann auf dem Rhein? Und so brachte Hagen das Heer der Nibelungen wohlbehalten über die Donau, Zug um Zug. Zum Schluss war der Kaplan an der Reihe. Der bodenständige Priester war immer etwas ängstlich, wenn es aufs Wasser ging, und klammerte sich an sein kleines Kruzifix aus Holz. Das wird dir nun auch nicht helfen, dachte Hagen. Dann lächelte er freundlich, reichte dem Geistlichen vertrauensvoll den starken Arm und zog ihn mit einem solchen Schwung an Bord, dass der Mann auf der anderen Seite wieder über die Planken ging. »Mann über Bord!« schrie Giselher entsetzt auf und sortierte die Buchstaben erst im zweiten Versuch. »Mann über Bord!« Hagen blieb unbewegt stehen. Der Kaplan ruderte hektisch mit Armen und Beinen. Verzweifelt versuchte er, sich über Wasser zu halten, doch die Strömung zerrte gewaltig an ihm. »Hagen, was soll das? Was nützt euch der Tod eines Priesters?« rief Gernot, der wie gelähmt mit ansah, wie der arme Mann unterging und wieder auftauchte, immer wieder. Hagen blieb stumm wie ein Fisch. Jetzt würde sich zeigen, wie wahr die Wassernixen gesprochen hatten. Ob es mit Gottes Hilfe geschah oder sich anders gut fügte, plötzlich bekam der Kaplan einen treibenden Ast zu fassen. Er hielt sich fest und erreichte ohne Hilfe der Gefährten das Ufer, von dem sie aufgebrochen waren. Völlig durchnässt saß er dort und schickte Hagen seinen heiligen Zorn hinterher. »Du treuloser Mörder! Was habe ich dir getan, dass du mich ertränken willst?« »Sei still«, schrie Hagen zurück. »Ist das schlimm genug für uns, dass du noch am Leben bist?« Dann nahm Hagen seine Axt und zertrümmerte das Boot. Nun gab es kein Zurück mehr. Gunther starrte seinen sonst so klugen Ratgeber fassungslos an. »Was zum Teufel ist in euch gefahren?« Hagen sah den König aus dem Augenwinkel an. »Nichts, mein Neffe. Ich schneide nur Feiglingen den Rückweg ab. Nur für den Fall, dass wir welche unter uns haben sollten.« Gunther verstand nicht. Und in Hagens Hirn hämmerte die Ungewissheit. Hatten die Meerjungfrauen recht? Und Königin Ute? Werden wir bald alle sterben? Zum letzten Mal sah er zurück zum anderen Ufer. Dem Kaplan lief das Wasser aus seinem schwarzen Gewand und er schimpfte immer noch wie ein Domspatz. Da rief ihm König Gunther tröstend zu, »Grollt nicht! Ich werde euch entschädigen, sobald wir zurück sind! Kehrt nun zurück an den Rhein und sagt allen in Worms, dass es uns noch gut geht!« »Ja, noch«, dachte Hagen und versuchte, sein scheuendes Pferd zu bändigen. Die Spinne saß in ihrem Netz und wartete gespannt auf ihre Opfer. Sobald sie ihr in die klebrige Falle ging, würde sie zuschnappen und ihr Gift würde wirken. Langsam, ganz langsam würde sie ihre überraschte Beute einspinnen und dann genüsslich verspeisen. Schon oft hatte Kriemhild die Spinne im Winkel ihres Turmfensters dabei beobachtet und kein Mitleid empfunden mit den Mücken und Fliegen, die einen langsamen Tod starben. Jetzt ließ sie die Spinne über ihre blasse Hand laufen. Auf ihrem dunklen Körper sah Kriemhild ein weißes Kreuz aus kleinen, feinen Punkten, wie eingestickt. Kriemhilds Rücken überlief ein Schauer. Sie fühlte sich dem Tier nah, und sie mochte seine heimtückische Strategie. Genauso würde sie es bald mit ihren Feinden machen. Meine liebe Frau? Kriemhild hielt den Atem an. Die Spinne hielt in der Bewegung inne. Hinter ihnen stand König Etzel, der Gemahl. Die Turmwache meldet ein großes Heer. 9000 Mann. Sie führen die Banner und Wappen von Burgund. Das heißt, unser Besuch ist da, sagte Kriemhild nüchtern. Ja, meine Frau, es sind eure lieben Verwandten. Die liebe Verwandtschaft. Was war daraus geworden? Selten hatten sich Menschen so bis aufs Blut entfremdet. Nicht nur durch die Ereignisse, sondern auch durch die Jahre, die Kriemhild nun als Königin auf der Etzelsburg zugebracht hatte. Als angesehene und mächtige Herrscherin an der Seite eines Königs. Sie hatte Etzel einen Thronfolger geschenkt. Und er las ihr noch immer jeden Wunsch von den Augen ab. Nur ihren Rachedurst hatte sie Etzel nicht sehen lassen. Sie hatte ihn nur gebeten, die lieben Verwandten einzuladen zu einem großen Fest. »Sie kommen mit mehr Männern, als ich dachte.« König Etzel war erstaunt. Er hatte gedacht, es kämen vielleicht ein paar Dutzend Gäste. 9000, das war mal eine Zahl. Aber mehr Sorgen machte er sich nicht. Etzel dachte nur, meine Vorratskammern sind ja reich gefüllt. Das wird dann eben mal ein großes Fest. Kriemhild hob ihren Blick zum Fenster und sah, wie sich das gut gerüstete Heer ihres Bruders über die Steppe wand wie ein schimmernder Lindwurm. »Komm nur, Hagen«, flüsterte sie unhörbar. »Ich rieche deine Angst. Hier wartet eine schwarze Witwe auf dich.« Dann setzte die Königin die Spinne vorsichtig in ihr Netz zurück. »Ist alles in Ordnung, mein Schatz?« fragte Etzel besorgt. Kriemhild drehte sich um und lächelte. »Mir geht es bestens. Ich freue mich auf die lieben Verwandten.« Kalter Schweiß klebte Hagen sein Heldengewand an den muskulösen Körper. Und auch sein Nervenkostüm war dünner geworden. Die dunklen Prophezeiungen hatten ihm mehr zugesetzt, als er sich eingestehen wollte. Kriemhild stand ihm nun im Thronsaal gegenüber in einem blutroten Kleid, das schlicht, aber bezaubernd zu Boden floss. Kein Zweifel. Diese Frau war nicht mehr die gebrochene Witwe, die Hagen zuletzt am Grabe Siegfrieds gesehen hatte. Sie war gewachsen, überragte alles mit ihrer Schönheit. Was wäre sie doch für eine grandiose Partie gewesen? Hagens Gedanke erfror ihm im Hirn. Dabei hatte ihn der eisige Seitenblick von Kriemhild nur gestreift. Nun wandte sie sich ihren Brüdern zu, Gunther, Gernot und Giselher, bedachte aber nur den Jüngsten mit einem Kuss. »Begrüßt man so weitgereiste Gäste?« schoss es aus Hagen heraus. »Zumindest die Gäste, die mit leeren Händen kommen und es nicht anders verdienen.« Hagen wusste, das wird ein Wortgefecht und er war am Zug. »Hätte ich das gewusst, dass ihr von Kämpfern Geschenke erwartet, da hätte ich natürlich etwas mitgebracht.« »Etwas?« Kriemhild spuckte das Wort fast aus vor Ekel. »Wo ist mein Hort? Der Schatz der Nibelungen. Den hättet ihr mir bringen sollen, Hagen, denn der ist mein Eigentum.« »Ach, Herrin, bitte. Ihr wisst, der ruht nun ausgerechnet im Rhein bis an den jüngsten Tag. Und außerdem hab ich leider genug zu tragen an Rüstung, Schild, Helm und Schwert.« »Ihr tragt Schwerter im Saal des Königs? Kennt ihr nicht die Sitten? Gebt die Waffen mir, ich werde sie aufbewahren lassen.« »Wenn ich euch meine Waffen gäbe, dann würde ich eine Königin zur Magd machen. Wo kämen wir denn dahin? Nein, nein, lieber trage ich das Schwert selbst.« Kriemhild fixierte Hagen, als wollte sie ihn hypnotisieren. Doch der hörte nicht auf zu lächeln. Da verließ die Königin den Thronsaal mit entschlossenem Schritt. Ihr Plan einer friedlichen Entwaffnung war nicht aufgegangen. Irgendwer musste die Gäste gewarnt haben. Nur wer? »Danke euch, Dietrich«, Hagen klopfte dem hochgewachsenen Ritter auf die breite Schulter. Unverhofft hatte er den Mann auf dem Weg zur Etzelsburg getroffen Dietrich von Bern verbrachte hier sein Exil, seitdem er aus seinem Königreich in Oberitalien fliehen musste. Hagen kannte ihn aus Kindertagen in Worms. Er schätzte seine ruhige, besonnene und gerechte Art. Alles Wesenszüge, die Hagen fehlten. Jetzt schlenderten die beiden Männer Seite an Seite über den weiten Hofplatz. Natürlich spürte Hagen dabei die aufmerksamen Blicke der Wachen. Wie 1000 Nadeln stachen sie in seinen Körper. Also nahmen die beiden so unauffällig wie möglich auf einer Bank Platz. Dietrich, würdet ihr mir helfen, wenn es hier am Hof zum Streit käme? Die Königin führt nichts Gutes im Schilde. Dietrich kam nicht dazu, vertraulich zu antworten. Seht, die Königin naht, und mit welchem Gefolge? Lasst uns der Ehre halber aufstehen, wenn sie kommt. Dietrich wollte sich erheben. Hagen zog ihn runter. Lass das. Mir zuliebe. Wir wollen doch nicht den Eindruck erwecken, wir hätten vor irgendwem Angst. Dann stand die Königin vor den beiden Männern, 400 Recken im Rücken. Nun, heraus damit, Hagen. Wer hat nach euch gesandt, dass ihr es wagt, mir überhaupt unter die Augen zu treten? Niemand hat mich gesandt. Doch wenn meine Herren eingeladen sind, bleibe ich gewiss nicht zu Hause. Habt ihr Siegfried erschlagen? Die Frage traf Hagen wie ein Pfeil direkt in die offene Brust. Doch er ergriff die Flucht nach vorn. Ja, ich hab's getan. Ich hab ihn erschlagen, weil ihr Königin Brünhilde beleidigt habt. Kriemhild beendete den Satz mit einer scharfen Geste. Ihr habt es gehört, Ritter des Hunnenlands. Tut mit ihm, was ihr wollt. Da zog Hagen das Schwert, und Kriemhild erkannte es gleich am Klang der Klinge. Ein heller Ton durchschnitt den Burghof. Es war Balmung, das einstige Schwert der Nibelungen und Siegfrieds Waffe. Für einen Moment war alles still. Dann ergriff der Virus der Hasenfüßigkeit Besitz von den Hunnen und sie wichen langsam zurück. Dietrich von Bern saß unbewegt mit an. Doch Kriemhild kochte. Wütend stürmte sie vom Hofplatz. Ihr Racheplan lief gerade alles andere als am Schnürchen. Bleischwer hatte sich die Nacht über die Etzelsburg gesenkt. Doch unbeschwerte Musik erhellte die Wehrgänge und zwei Männer, die nicht schliefen. Hagen, der Spielmann Volker und dessen Fiedel wachten vor der mächtigen Saaltür. Drinnen versuchten König Gunther und sein restliches Gefolge zu schlafen. Und tatsächlich, die wiegenden Töne halfen ihnen dabei. Die beiden Wachen aber wussten, wenn sie einschliefen, konnte es sein, dass es allen Nibelungen an den ritterlichen Kragen gehen konnte. Denn der Tod ging um auf der Etzelsburg in dieser Nacht. Und er kam auf leisen Sohlen. Er wäre vermutlich auch unsichtbar geblieben, wenn nicht hin und wieder ein Helm im Mondlicht aufgeblinkt hätte. »Die wollen uns angreifen«, zitterte Volker, spielte aber weiter Fiedel. »Sei still«, zischte Hagen. »Lass sie nur näher kommen.« Und dann brüllte der Tronjer in die Nacht hinein. »Dann werdet ihr feigen Mörder Schwerthiebe kennenlernen, auf dass ihr eure Knochen einzeln ins Grab tragen könnt.« Danach war Ruhe. Der Satz hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Die hunnischen Krieger zogen sich im Schutz der Dunkelheit wieder zurück. Hagen hatte wirklich einen äußerst gefürchteten Ruf. Der Rest der Nacht verlief so klirrend kalt, dass ihre Rüstungen am nächsten Morgen von Raureif bedeckt waren. Noch ahnten sie nicht, wie grausam der Tag werden würde. Sein Name war Blödel. Einfach Blödel. Und damit hatte ihn noch nie jemand ernst genommen. Doch nun war er unterwegs im Auftrag seiner Majestät, zum ersten Mal in seinem Leben. Leider würde es zugleich der letzte Auftrag seines Lebens werden. »Herr Blödel«, hatte Kriemhild ihn gerufen, »Gold und Silber und eine schöne reiche Witwe sind euch gewiss, wenn ihr Hagen und meine anderen Feinde für mich erschlagt.« Blödel hatte gedacht, Wenn ich das ablehne, mache ich meinem Namen alle Ehre. Sehr wohl, meine Königin. Ich werde diesen Auftrag ausführen, meine Königin. Hagen wird seine Schandtat büßen, meine Königin. Damit empfahl er sich, rief 500 Recken und stand kurze Zeit später vor der Tür zur Unterkunft der Nibelungen. Da klopfte sein Herz, und in einem Anflug von Vernunft dachte er, ob es nicht doch blöd gewesen war, ohne einen Schlachtplan hier aufzukreuzen. Doch dann vertraute er auf den Überraschungsmoment, riss die Tür auf und schrie, »Hier spricht Blödel! Keiner verlässt den Saal!« Dankwart, Hagens Bruder, der König Gunther auf Island beigestanden hatte, saß gerade mit einigen Männern bei Tisch. Er aß kräftig und wunderte sich noch kräftiger über Blödels stürmischen Auftritt. »Willkommen hier im Hause, Herr Blödel. Welch seltener Besuch!« »Grüß lieber die dich lieben, denn mein Kommen bedeutet dein Ende, Hagen. Du hast Kriemhilds Mann erschlagen. Nun hat dein letztes Stündchen geschlagen.« Dankwart lachte. Hier lag ein Missverständnis vor. »Ich bin leider nur Hagens Bruder, Blödel. Und als Siegfried starb, war ich jung und unschuldig, ein Knappe.« »Unschuldig? Knappe? Bruder?« Blödel war verwirrt und nicht zu knapp. Was nun? Was war das beste Mittel in solchen Situationen? Eine klare Entscheidung. Leider traf Blödel klar die falsche. Er zog kurzerhand sein Schwert, Dankwart zog ein längeres und machte den Auftragsmörder der Königin kürzer. Um genau einen Kopf. Dann brach der Kampf los. Blödels Getreue griffen Dankwarts Leute an. Wer kein Schwert in Reichweite hatte, nahm die Holzschemel als Knüppel. Helme schepperten, Köpfe beulten, Stühle und Nasenbeine brachen und noch viel mehr. Und am Ende hatten Dankwart und seine Männer die Hunnen aus dem Haus getrieben. Noch bevor König Etzel davon erfuhr, rüsteten 2000 Hunnen zum Gegenangriff, eilten zu den Knappen der Nibelungen und ließen nicht einen am Leben. Dankwart und seine Männer wiederum schlugen auf die Hunnen ein. Die wehrten sich tapfer und so ging es über Stunden. Als der Kampflärm sich schließlich gelegt hatte, stand Dankwart allein zwischen Toten und Trümmern. Er holte Atem und haderte. Oh, hätte ich nur einen Boten, meinem Bruder Hagen zu sagen, in welcher Bedrängnis ich bin. Die überlebenden Hunnen lachten ihn aus und kreisten ihn ein. »Du wirst ein eigener Bote, wenn wir dich tot dem Bruder schicken!« »Das könnte euch so passen!« Dankwart spürte die zweite Kraft in sich aufsteigen. »Auf meinen Füßen werde ich selbst zum Hofe gehen!« Er griff das Schwert wieder fester. »Meinen Weg will ich mit euren Leichen pflastern!« Und dann warf sich Dankwart tapfer den Feinden entgegen. »Was ist denn in der Küche los?« König Etzel saß verwundert mit Kriemhild und anderen Nibelungen bei Tisch. Eben hatten sie noch alle den kleinen Ortlieb bewundert, den sechsjährigen Sohn des Königspaares. Wie klug der war und wie mutig. Und süß. Jetzt aber drang ein Scheppern und Schlagen, ein Hauen und Stechen in den Saal, als ob die Köche sich gegenseitig in die Pfanne hauen wollten. Dann flog ein Diener im hohen Bogen durch die Tür in den Saal, das Tablett gleich hinterher, König Etzel direkt vor die königlichen Füße. »Es ist angerichtet!« Auf der Schwelle zum Saal stand ein Mann, blutüberströmt, in der linken sein Schwert, in der rechten einen Becher mit Rotwein. »Dankwart!« Hagen erkannte seinen Bruder und sprang auf. »Wer hat das getan?« »Der Blödel und seine Leute, aber das haben sie mit ihrem Leben bezahlt!« »Hüte die Tür«, befahl Hagen seinem Bruder, nahm selbst einen Becher in die Hand und prostete der Tafelrunde zu. »Auf das Andenken der Toten!« Dann zog er sein Schwert und tötete mit einem blitzschnellen Schlag den jungen Ortlieb. Kriemhild schrie auf. Das war ihr Sohn. Im nächsten Augenblick fehlte auch Ortliebs Erzieher der Kopf und Etzels Spielmann die Hände. Volker, Gunthers Spielmann, spielte dagegen munter auf, und Hagen wütete dazu taktlos unter den Hunnen. Gunther, Gernot und Giselher hätten gern geschlichtet, doch wurde inzwischen so sehr geschlachtet, dass sie keine andere Wahl mehr hatten, als mitzukämpfen. Dankwart hatte unterdessen einen schweren Stand an der Tür. Sie bebte unter dem Ansturm der Hunnen von draußen. Und König Etzel? Der saß wie versteinert inmitten des Gemetzels. Was war hier los? Wie konnte das geschehen? Und er sah, wie in Zeitlupe und ohne Ton seine liebe Frau Kriemhild den besonnenen und unparteiischen Dietrich von Bern anflehte. Da sprang der Vermittler plötzlich auf den Tisch und brüllte mit einer Stimme, die den Palast erschütterte, wie sonst nur ein Wiesenthorn. Der Lärm der Waffen verstummte. Gunther blickte Dietrich an und fragte, »Was ist euch geschehen? Sollten wir versehentlich einen eurer Männer erschlagen haben?« »Nichts ist mir geschehen«, sagte Dietrich. »Aber ich fordere freien Abzug für mich und meine Leute.« Hagen blickte düster zu Gunther, doch der stimmte dem Ersuchen zu. Also breitete Dietrich seine starken Arme aus und geleitete den König und die Königin aus dem Saal, der inzwischen aussah wie ein Schlachthaus. Die Tür war noch nicht hinter ihnen geschlossen, da schrie Hagen Etzel ins königliche Rückgrat. »Wohin des Wegs, Herr Etzel? Ein richtiger Herrscher steht im Gefecht in vorderster Reihe, so wie die Könige von Burgund es tun!« Die Worte trafen den Hunnenkönig an seiner verwundbarsten Stelle, an der Ehre. Wütend zog er sein Schwert, und nur mit Mühe konnte ihn Kriemhild zurückhalten. »Nicht, mein lieber Mann, das wäre euer sicherer Tod. Lasst lieber eure Männer gegen ihn kämpfen und demjenigen den Schild mit Gold auffüllen, der den Mörder Siegfrieds erschlägt.« Aber keiner der Hunnen rührte sich. Volker, der Spielmann, war außer sich. »Na, ihr seid ja Helden. Selten habe ich Männer so feige herumstehen sehen. Was werden später Sänger sagen von solchen Memmen?« Während Volker so daherspottete, verließen die Hunnen unbeeindruckt den Saal. Dann fielen plötzlich die Türen ins Schloss. Die Nibelungen saßen in einer tödlichen Falle und wussten es nicht. »Zündet den Saal an.« Kriemhild blickte durch den Steinboden wie in ein Grab. Dann sah sie ihren Gemahl an. »Sie müssen alle sterben.« König Etzel hing von der Wucht der Ereignisse niedergestreckt auf seinem Thron und versuchte immer noch zu begreifen, wie sich eine Einladung zu einem fröhlichen Fest in ein solch grausames Trauerspiel hatte verwandeln können. Tausende Hunnen und Burgunden waren tot, darunter ihr gemeinsamer Sohn. In Etzel kämpften nun Hass und Anstand miteinander. Wie gerne hätte er die Mörder seines Sohnes ohne Urteil zur Strecke gebracht. Aber wie unwürdig wäre es für einen König, seine Feinde, umzingelt und in aussichtsloser Lage, hinrichten zu lassen. »Lassen wir sie aus dem Saal heraus, Kriemhild, und geben wir ihnen eine letzte Chance auf einen fairen Kampf.« »Niemals! Wenn wir sie herauslassen, sind wir alle verloren. Nein, dort im Saal finden sie ihr Ende.« »Aber es sind auch deine Brüder, Kriemhild. Sollen sie alle büßen?« Doch längst biss er bei seiner Frau auf Granit. »Ich kenne keine Gnade. Sie zahlen dafür, was Hagen mir angetan hat. Brennen müssen sie, alle!« König Etzel atmete tief ein und befahl dann, was seine Frau von ihm verlangte. Denn wer das Herz des Königs regiert, der hat die Macht. »Feuer!« Hagen roch den Qualm als erster. Dann sahen die Eingeschlossenen die Flammen, die sich angefacht vom Wind vorwärts fraßen. In Windeseile brannte die ganze Halle. Erste Holzbalken krachten glühend von der Decke. Funken fielen als heißer Regen herab. »Stellt euch an die Wände! Schützt euch mit den Schilden!« Hagen hustete. Der Rauch biss allen in die Lungen, die Hitze raubte den Atem, Durst brannte in den Kehlen. Das Feuer wütete die ganze Nacht. Weit hinaus ins Land war der Schein der Flammen sichtbar. Erst am Morgen war der Saal ausgebrannt. Der einst prachtvolle Ort, der so viele bunte Feste gesehen hatte, lag in schwarz verkohlten Trümmern. Doch, und das glich einem Wunder, noch immer lebten die Helden. Da schickte Etzel seine Hunnen erneut hinein. Der schreckliche Kampf ging weiter. Die Burgunder verteidigten sich tapfer, doch Kraft und Material ließen langsam nach. Hagens Schild zum Beispiel war so zerschlagen, dass er ihm kaum noch Schutz bieten konnte. »Nehmt meinen Schild«, sagte da eine freundliche Stimme, und der Tronje wandte sich um. »Ich wünschte, ihr könntet ihn heimbringen ins Burgunderland.« Vor ihm stand Markgraf Rüdiger, der Mann, der in Worms um Kriemhild geworben hatte, im Auftrag König Etzels. Unterdessen hatte er bei Giselher um die Hand dessen Tochter angehalten. So war der treue Rüdiger nun beiden Seiten verbunden und musste sich doch für eine entscheiden. »Nehmt meinen Schild und schützt euch vor mir!« Ich habe geschworen, Kriemhild die Treue zu halten, und sie fordert diesen Schwur nun ein, also muss ich gegen euch kämpfen. Damit holte Rüdiger aus. Aber, stammelte Giselher, der spürte, dass er das Ziel der Klinge werden könnte. Ihr seid doch fast mein Schwieger. Schwager, Giselherrchen, Schwager, schrie Gernot und warf sich in Rüdigers Hieb. Die Klinge traf ihn tödlich. Mit letzter Kraft schlug Giselhers Bruder zurück und nahm Markgraf Rüdiger mit in den Tod. König Gunther sah Gernots Ende hilflos mit an und Hagen? Ja, Hagen war gerührt von so viel Ritterlichkeit in diesen barbarischen Zeiten. Jetzt ist wirklich Schluss. Dietrich von Bern tobte. Lange genug hatte er sich besonnen aus diesem mörderischen Streit herausgehalten. Zwar zierten große Heldentaten seinen Lebensweg, doch wusste er, dass Gewalt nur das letzte Mittel sein sollte im Leben. Diese Nachrichten jedoch, die ihm sein langjähriger Freund und Waffenmeister Hildebrand überbrachte, waren einfach zu viel. »Sie haben wirklich Markgraf Rüdiger erschlagen, den treuen Freund?« Ja, aber das ist noch nicht alles, Dietrich. Es gibt da noch ein Problem.« Hildebrand zupfte sich verlegen am Ohr. Was gibt es denn noch, mein Freund? Ja, auch Wolfhart und Helferich sind tot und... Wolfhart und Helferich? Dietrich war betroffen. Wolfhart und Helferich waren zwei seiner besten Ritter gewesen. Wie konnte das denn geschehen? Sie starben, als sie Dankwart und Giselher töteten und... Dankwart? Giselher? Dietrich konnte es nicht fassen. Auch Hagens und Gunthers Brüder tot? Ihr solltet doch nur aufklären, was im Saal geschehen ist. Wie konnte denn jetzt noch mehr Leid entstehen? Nun, der ergraute Waffenmeister zuckte etwas hilflos seine Schultern. Die haben uns verspottet, als wir den Leichnam wollten, und ein Wort gab das andere und dann eine Wunde die andere. Das darf doch alles nicht wahr sein. Dietrich ballte seine Heldenfäuste. Hildebrand, ruft sofort meine Leute zusammen. Das werden Hagen und Gunther bereuen. Nun, genau da liegt ja das Problem. Problem? Welches Problem? Wieso Problem? Eure Leute werden nicht kommen, wenn ich sie rufe. Was? Wieso denn nicht? Sie dienen euch und mir doch seit Jahren treu und ergeben. Nun, zupfte sich Hildebrand am anderen Ohr. Ich bin der einzige Überlebende. Zwei gegen zwei. Auf der einen Seite, oben auf der Treppe, Gunther, der letzte der drei Brüder, König der Nibelungen, dessen Untätigkeit das ganze Leid mitverursacht hatte, und Hagen von Tronje, sein Berater, dessen mörderische Taten das Reich von Burgund an den Abgrund gebracht hatten. Auf der anderen Seite, unten im Saal, Dietrich von Bern, der gern Frieden gestiftet hätte zwischen Hunnen und Nibelungen, wenn seine Männer nicht so grausam mit hineingezogen worden wären in den Kampf. Und schließlich sein Waffenmeister Hildebrand, der ihm treu zur Seite stand. »Ah, welch unverhofftes Wiedersehen, alter Hildebrand«, ätzte Hagen gleich los. »Eben noch konntet ihr gar nicht schnell genug die Flucht ergreifen.« Dietrich fuhr dazwischen. »So klingt also der Spott, der meine Männer kränkte.« Hagen lachte. »Das ist ja nicht unsere Schuld, dass sie sterben mussten. Sie kamen bewaffnet.« Und während Gunther noch nach erklärenden Worten suchte, forderte der tapfere Dietrich Hagen zum Duell. »Oder seid ihr zu müde, Held von Tronje. Ja, Hagen fühlte das Blei in den Gliedern, aber nein, er war nie der Mann gewesen, der aufgab vor dem letzten Atemzug, auch jetzt nicht. Solange das Nibelungenschwert nicht zerbricht, bin ich zum Kampf bereit. Dann stürmte Hagen die Treppe hinab und versetzte Dietrich mit dem Schwung einen Hieb. Der Kampf war zäh, verbissen. Doch Dietrich war frisch und Hagen angeschlagen. Seine Angriffslust ermattete. Und die harten Schläge wurden seltener. Und dann, in einem Augenblick der Unachtsamkeit, wurde Hagen getroffen vom scharfen Schwert seines Gegners. Ungläubig starrte er auf die tiefe Wunde. Blut quoll hervor. Die Kraft floss aus Hagens Adern. Er sackte auf die Knie. Doch sein Spott war ungebrochen. Worauf wartest du, du Berner Sennenhündchen? Bring zu Ende, was du begonnen hast, oder bist du nicht Manns genug? Welche Ehre brächte es mir, einen erschöpften Helden zu töten, sagte Dietrich, fesselte Hagen und ließ ihn von Hildebrand in den Kerker werfen. Dann war König Gunther an der Reihe. Noch einmal hallten die Schwerthiebe durch den Saal. Dietrich trieb den schwächelnden Gunther vor sich her. Schließlich stand der matte König mit dem Rücken zur Wand, die Schwertspitze seines Gegners auf dem schwachen Herzen. Es war vorbei. Zwei Gefangene hatten Dietrich und Hildebrand gemacht. Zwei Gefangene für die Königin. Kriemhild stieg hinab in die Unterwelt. Ihr Gesicht war kalt und unbewegt wie die Kellermauern der Burg. Der Geruch von feuchtem Moder und süßer Verwesung stieg ihr in die Nase. Sie atmete ihn tief ein und spürte, wie er ihre Lungen füllte. Noch ein paar steinige Stufen und sie war am Ziel ihrer Rache angekommen. Die Wachen sperrten das Verlies auf und leuchteten mit ihren Fackeln in die Finsternis. Da lagen Gunther und Hagen zu ihren Füßen. Hagen hörte sie kommen, ihren zielsicheren, stolzen Schritt. Und er wusste, dass er Kriemhilds Besuch nicht überleben würde. Als das Schloss der Kerkertür zurückschnappte und die Fackeln den Raum erhellten, kniff er die Augen zusammen. Ihre Umrisse wirkten im Gegenlicht wie die Gestalt eines schwarzen Engels. Er war gekommen, um ihn zu holen. Ihn, dem das Leben nichts gegönnt hatte, keine Liebe, keinen Freund, keinen Schatz. Hagen, ihr dürft lebend nach Burgund zurückkehren, wenn ihr mir zurückgebt, was ihr mir genommen habt. Wie könnte ich? Was ich euch nahm, ist unwiederbringlich verloren. Außerdem habe ich geschworen, dass niemand den Schatz zu Gesicht bekommt, solange einer meiner edlen Herren lebt. Da gab Kriemhild den Wachen einen Wink. Tötet meinen Bruder. Er ist der Letzte von Hagens edlen Herren. Sie ergriffen König Gunther und schlugen ihm den Kopf ab. Als das königliche Haupt Hagen vor die Füße fiel, erfasste diesen ein heftiger Schmerz. Du bist eine wahre Teufelin. Wer sonst tötet so kalt? Du, Hagen. Im Töten sind wir uns ebenbürtig. Nur musste ich es erst lernen und einen Teil von mir töten, um dich darin zu schlagen. Gunther war dein Bruder. Nein, weiß Gott nicht mehr. Dein Bruder. Ihr habt euch schrecklich gut ergänzt. Und weißt du, wie eure gemeinsamen Schwestern hießen? Macht und Missgunst. Witzig, Frau Königin, sehr witzig. Du hast ja doch Humor. Aber kennst du auch die Schwester der Liebe? Man nennt sie Leid. Leid? Bin ich deine ganze widerwärtige, gierige Existenz, Hagen? Zum letzten Mal. Wo ist mein Schatz? Gut, weißt du was, Schwester? Ich verrate es dir. Und weißt du, wo und wann ich es dir verrate? in der Hölle bei unserem Wiedersehen!« Da zog Kriemhild ihrem Erzfeind das Schwert aus dem Gürtel. Ein heller Klang durchschnitt die Dunkelheit. Es war Balmung, Siegfrieds Schwert. »Das behalte ich bis dahin gern als Pfand!« Und dann schlug sie auch Hagen den Kopf ab. »Ich wusste nicht, wozu ihr fähig seid.« König Etzel war fassungslos. »Wozu Frauen fähig sein können?« Er stand mit offenem Mund am Ende der Kerkertreppe. Er war gerade noch rechtzeitig gekommen, um zu erleben, wie grausam seine Liebste ihre Rache vollstreckt hatte. Hinter ihm stand Hildebrand, der alte Waffenmeister. Voller Zorn sprang dieser nun auf die Königin los und haute sie in Stücke. Da lagen sie, die sterben mussten. Und es weinten die, die überlebten. Und Tod und Trauer lagen über einem Fest, das eigentlich das Leben feiern sollte. So geschah der Nibelungenuntergang. Und noch immer ruht ihr Schatz irgendwo tief unten auf dem dunklen Grund des Rheins. Algen umschlingen und Fische umschwärmen ihn, und ihre Münder bleiben stumm. Nur die, die dem Gurgeln und Rauschen des Wassers lauschen, die hören der Nibelungenlied.